Die Gegenwart Gottes ist mächtig hier an diesem Ort. Und ich spüre, seine heilende Kraft ist in den Raum gekommen. Seine körperlich heilende Kraft. Und sie berührt deinen Körper, mit was auch immer du hergekommen bist. Bring es jetzt zu ihm. Komm jetzt zu ihm mit deiner Not. Komm jetzt zu ihm mit der Krankheit, die deinen Körper belastet. Komm jetzt zu ihm. Bring es ihm. Bring es ihm. Matthäus 8, Vers 2 heißt es, und siehe, ein Aussätziger kam heran und er warf sich vor ihm nieder und er sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Halleluja. Er kam heran. Er brachte seine Not zu Jesus. Weißt du, Jesus will immer heilen. Jesus will jeden, der zu ihm kommt, heilen. Jesus will jeden, der ihm seine Not bringt. Er will jeden heilen. Er will dein Gebrechen, deine Krankheit, deine Not. Er will ihr begegnen. Er will dich heilen. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Und ich sehe, dass Jesus jemand berührt. Gerade jetzt. Und du hast ein Problem mit deiner Atmung. Das ist ein Lungenproblem. Das ist keine einfache Sache, sondern eine komplizierte Sache. Und du hast auch schon immer wieder ein Sauerstoffgerät gebraucht, einfach weil deine Atmung einfach Schwierigkeiten hatte. Wenn dich das betrifft, einfach ganz schnell komm zu mir nach vorne. Ich lege dir kurz die Hand auf. Seine Kraft berührt dich. Seine Kraft berührt dich. Jemand anders, lass die Leute einfach, lass die Leute stehen. Ja? Aber wenn dich das betrifft, komm einfach nach vorne. Ist es bei dir? Aber ihm, bei dem Jungen. Okay, Halleluja, danke Vater. Die Lunge geht nicht auf, oder was ist das Problem? Er braucht öfter Sauerstoff. Und es gibt keine Diagnose oder so von den Ärzten? Das ist ein Gendefekt. Okay. Er ist 10 Jahre alt. Oh, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du auch jeden Gendefekt am Kreuz von Golgatha besiegt hast, Herr. Als dieser Junge vom Himmel her in seinen Körper kam, Herr, kam er unter die Macht des Sündenfalls, Herr, so wie jeder Mensch, Herr. Und der Feind hat ihm diesen Gendefekt injiziert, Herr. Aber Jesus, du bist vor 2000 Jahren gekommen, Herr, um durch deine Wunden unsere Heilung zu bewirken. Du bist vor 2000 Jahren gekommen, um unsere Schmerzen zu tragen, um unsere Krankheiten zu tragen. Und so befehlen wir jetzt in dem Namen von Jesus, diesen Genen in die ursprüngliche Schöpfungsordnung Gottes zurückzukommen, in dem Namen Jesus, und diesen Körper sich zu normalisieren durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, wie wenn es diesen Gendefekt nie gegeben hätte. Danke, Vater, dass ich seine Atmung normalisiert, Herr. Danke, Herr, dass ich seine Lunge normalisiert, Herr. Danke, Vater, Herr, dass ich seine körperliche Entwicklung normalisiert und beschleunigt jetzt, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Ich danke dir, Vater, Herr, für normale Atmung, Herr. Ich danke dir, Vater, Herr, für komplette Gesundheit, Herr, für diesen Körper, Herr. Danke, Herr, dass er aufholt, dass er aufholt. Dass er aufholt, Herr, jetzt in dieser Zeit, Herr. Danke, Heiliger Geist. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Voll ausgebildete Lungenflügel, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Heiliger Geist. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wirke an ihm. Wirke an ihm, wirke an ihm, wirke an ihm. Oh, danke Jesus, Halleluja. Oh, lass uns Jesus preisen, lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja, Jesus. Jemand anders ist hier. Ich glaube, du bist hier in diesem Teil des Raumes und es ist so, dass du MS diagnostiziert bekommen hast. Es ist noch im Anfangsstadium, aber es ist nachgewiesen im Blut und erste Symptome sind da. Und Jesus möchte heute die Macht der MS über deinem Leben zerbrechen. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne. Wenn dich das betrifft, die Macht der MS ist zerbrochen. Halleluja. Danke, Jesus. Komm einfach ganz schnell, wenn dich das betrifft. Auch wenn du von der Empore bist, dann komm einfach ganz schnell nach runter. Ich möchte dir einfach die Hand auflegen. Jemand anders, während wir warten einfach hier, dass du nach vorne kommst, dass ich dir die Hand auflegen kann. Jemand anders hier in dem Bereich wird berührt. Du hast einen Drehschwindel, immer wieder einen Drehschwindel. Und Jesus berührt dich gerade jetzt. Jesus berührt deinen Körper gerade jetzt. In Jesu Namen empfang diese Heilung von dem Drehschwindel jetzt. Das ist eine heilende Kraft, die in dich hineingeht. Oh, das ist eine heilende Kraft, die in dich hineingeht. Da ist seine heilende Kraft, die in dich hineingeht. Halleluja. Empfang es, empfang. Das kannst du empfangen, da wo du bist. Der Drehschwindel ist weg, du wirst es merken, er wird nicht mehr wiederkommen. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Oh, wir preisen dich. Halleluja, Jesus. Wo ist die Person mit der MS-Diagnose? Komm einfach zu mir, ich warte noch auf dich, dass ich dir die Hand auflegen kann. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Einige werden hier berührt, ist überall im Raum. Wenn du ein Schleier vor den Augen hast, ein Schleier, wo du wie ein Nebel vor deinen Augen siehst, gerade jetzt, der Heilige Geist berührt dich. Leg einfach mal deine Hand auf deine Augen. Leg einfach deine Hand auf deine Augen, gerade jetzt. Danke, Jesus. Oh, Vater. In Jesu Namen befehle ich überall hier im Raum, überall, auch über Livestream, auch über Livestream. In Jesu Namen, diese Linsentrübung verlässt jetzt diese Augen in Jesu Namen. Vater, überall hier im Raum und über Livestream sage ich jetzt in Jesu Namen, Schleier, verlass diese Augen jetzt. Eingeschränktes Sehfeld. In Jesu Namen schieb dich zur Seite. Jetzt. Und ich setze freie Sicht frei. Freie Sicht jetzt. Und wenn ich das dir gleich sage, dann wirst du einfach die Hand wegnehmen von deinem Auge. Jetzt noch nicht. Aber dann, wenn ich sage, wirst du die Hand wegnehmen von deinen Augen. Und dann schaust du ins Licht. Und dann wirst du sehen, dass der Schleier weg ist. Halleluja. Oh, Halleluja. Lass uns nochmal singen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Oh, oh. Halleluja. Und jetzt fließt die heilende Kraft in deine Augen hinein. Empfange es gerade jetzt. Jede Augenkrankheit verlässt jetzt deine Augen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt. Jetzt kannst du deine Hand wegnehmen. Schau einfach ins Licht. Halleluja, danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. hat jetzt ins Licht geschaut und du merkst, der Schleier ist verschwunden oder er ist zumindest stark zurückgegangen bereits, wink einfach mal mit der Hand. Einmal gib ihm die Ehre. Danke, Jesus. Danke hier, danke da, danke dort, danke da, danke da hinten. Halleluja, danke überall. Halleluja, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja, danke, Jesus. Oh, und ich sehe gerade, da ist weitere Auflösung. Da ist weitere Auflösung im Raum. Jemand hat einen Knoten oder ein Gewächs unter der Achsel oder eine Vergrößerung. Es können auch vergrößerte Lymphknoten sein. In Jesu Namen, leg einfach gerade mal jetzt deine Hand an diese Stelle. Jemand anders hat Knoten im Brustbereich. Leg einfach deine Hand auf die Stelle, gerade jetzt. Da braucht es Auflösung. Jemand hat ein Ganglion, und zwar, ich glaube, am Handgelenk, ein Ganglion. Leg einfach deine Hand auf die Stelle. Oh, in Jesu Namen, es sind Dinge, die am Körper sind, die da nicht hingehören. Leg einfach deine Hand auf diese Stelle. Und in dem Namen Jesus befehlen wir jetzt, all diesen Zellwachstum, das Illegales, Herr, das nicht in diesen Körper gehört, ich befehle diesen Zellwachstum jetzt, sich zu reversieren, umzukehren, in Jesu Namen, rückwärts. Und ich sage Schrumpfung, Schrumpfung, Schrumpfung, Schrumpfung, Schrumpfung. Über diesen Knoten, über diesen Ganglion, über diesen Gewächsen, über diesen Tumoren, in Jesu Namen. In Jesu Namen schrumpft zusammen in dem Namen Jesus. Oh, Halleluja, Halleluja. Jetzt nimm mal die Hand weg von der Stelle und beginn den Herrn zu preisen. Lass uns nochmal Halleluja, zweiten Teil singen. Halleluja. In dem Namen Jesus. Halleluja. Oh ja, jetzt nimm die Hand auf jeden Fall weg von dieser Stelle. Und jetzt in Jesu Namen leg die Hand nochmal auf die Stelle und schau. Und du wirst feststellen, es ist bereits geschrumpft. Bei einigen ist es schon ganz weg, bei einigen ist es kleiner, bei einigen ist es gerade dabei. Es schrumpft unter deiner Hand zusammen. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Oh, danke Jesus. Halleluja. Oh, wir preisen dich. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Oh, oh, oh. Oh, wer spürt, dass das Gewächs, wo du gerade jetzt hast beten lassen, oder die Schwellung, gerade jetzt, dass sie verschwunden ist oder dass sie zumindest zurückgegangen ist, einfach wink mit deiner Hand. Wir wollen es einfach sehen. Wir wollen ihm die Ehre geben. Halleluja. Du merkst einfach, da war etwas. Du hast deine Hand gerade draufgelegt und jetzt merkst du, dass es geschrumpft ist, dass es kleiner geworden ist. Wink einfach mit deiner Hand. Wink einfach mit deiner Hand. Test es jetzt noch einmal und dann wink mit deiner Hand. Halleluja. Lass uns ihm die Ehre geben. Lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht musst du auch zur Toilette gehen und einfach an deiner Brust oder so spüren, was da passiert ist. Vielleicht musst du tatsächlich unter der Kleidung schauen, was sich verändert hat. Dann tu das einfach gerade jetzt. Lass uns ihm nochmal die Ehre geben. Halleluja. Zweiter Teil. Oh, oh, oh, oh, oh. Problem und da war auch etwas gewachsen und wenn du jetzt einfach fühlst, dann wirst du feststellen, dass es weg ist. Es war vielleicht ein bisschen tiefer drin, aber du kannst jetzt mal drücken und du wirst feststellen, dass es weg ist, weil Jesus hat deine Schilddrüse berührt, gerade jetzt. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, wenn du das feststellst, wenn du bei der Toilette warst, auf dem Bad warst und es gecheckt hast, wo sich was aufgelöst hat, komm einfach nach vorne und gib einfach ein Zeugnis von dem, was passiert ist. Gib einfach ein Zeugnis von dem, was passiert ist. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Jemand ist hier, das habe ich noch gesehen, jemand ist hier und du hast ganz starke Probleme von, und zwar vom unteren Wirbelsäulen, Gehapparatbereich her. Und es ist so, dass immer wieder dir das Bein wegsackt, immer wieder dir, also dass du einfach Schwierigkeiten hast beim Laufen und es immer wieder wegsackt, weil da einfach da hinten im unteren Wirbelbereich was nicht in Ordnung ist. Auch mit der Hüfte hängt es auch noch mit zusammen. Aber vor allen Dingen auch der Lenden- und Steißbeinbereich. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne. Ich möchte einfach dir dienen. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Weil ich habe das gesehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Komm her, komm her, komm her, komm her. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja, Jesus. Das sackt immer wieder weg, das Bein. Mhm. Hast du jetzt akute Schmerzen? Es geht ab. Ein bisschen, ja. Mhm. Von hier aus? Ja, schon. Zieht so runter, ja. Das habe ich gesehen. Das ist mit den Nerven hängt das zusammen. Ist das. Ja, in Jesu Namen danke ich dir, Vater. Oh, ich danke dir für deine heilende Kraft jetzt. Ja. Oh ja, da ist es schon. Da ist es schon. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ah, die Schmerzen gehen schon zurück. Halleluja. Spüre ich, dass es warm wird. Danke, Jesus. Ah, danke, Jesus. Göttliche Ordnung in diesem Lendenwirbelbereich jetzt. Ja. Der gesamte Gehapparat, Herr. Hüftgelenke. Jetzt göttliche Ordnung hinein in dem Namen von Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, Halleluja. Halleluja. Jetzt kommt Frieden. Okay, jetzt beweg mal die Beine. Wie ist es denn jetzt? Halleluja! Danke, Jesus. Ist der Schmerz weg? Halleluja! Okay, danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir sagen, es wird nicht mehr wegsacken, das Bein, in Jesu Namen. Nicht mehr wieder, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Wegen was bist du hierher gekommen? Ah, auch das Gleiche? Okay, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Oh, seine heilende Kraft geht jetzt rein in deinen gesamten Rückenbereich. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung in Skoliose geht raus. In Jesu Namen. Jede Fehlstellung in Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In göttliche Ordnung hinein. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Pass mal auf, beug dich mal nach unten. Oh ja, danke Jesus. Nochmal nach oben. Halleluja. Nochmal nach unten. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Wie fühlt sich das an? Ja, Amen. Es wird besser. Es wird besser und besser und besser. Danke Jesus. Danke Jesus. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Oh, Jesus, yes, Lord. Oh, Jesus. Ja, Amen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Come on. Come on. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Glory. Danke, Jesus. Amen. Wie lange konntest du es nicht mehr so machen? 4 Jahre. 4 Jahre konntest du nicht mehr so runterbeugen. Hattest du was reinoperiert in nein? Versteift. Hexen, okay. Okay, hat nichts geholfen. Und immer schlimmer und schlimmer. Und jetzt beug dich nochmal. Oh, danke Jesus. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Immer besser. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ah, du bist es mit der MS. Okay. Diagnostiziert im Anfangsstadium. Du hast keine starken Symptome, oder so? Du hast keine starken Symptome. Ja. Okay, beim Laufen. Okay. Vater, in dem Namen Jesus breche ich jetzt diese Macht der MS in diesem Körper. In dem Namen Jesu Christi. Ich sage jetzt in Jesu Namen, dieses Joch hebt sich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt befehle ich sämtlichen Nerven, die disconnected sind, die zerstört worden sind, in Jesu Namen jetzt sich zu regenerieren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt jede einzelne Nervenverbindung jetzt wiederhergestellt in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater, dass du den Gleichgewichtssinn völlig wiederherstellst. Komplett Overhaul. Rundum Erneuerung. Oh, Vater, ich nehme diesen Körper in der Zeit zurück. An den Punkt, bevor es überhaupt begonnen hat mit der MS. In Jesu Namen. Und ich setze jetzt den Zustand frei. Wie er wäre, wenn es nie reingekommen ist. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Lauf einfach mal, lauf einfach mal, lauf einfach mal, lauf einfach mal, lauf einfach mal. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm zurück. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ist es irgendwie leichter? Merkst du irgendwie, dass das leichter ist? Okay. Halleluja. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Oh, wir preisen dich. Für dein Wirken, Jesus. So wie du zu dem Aussätzigen gesagt hast, der zu dir gekommen ist, der sich auf die Knie geworfen hat und gesagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. So sagst du auch heute zu ihr, ich will. Ich will. Oh. Jesus, danke. Danke. Oh, danke, danke, danke für deine Gegenwart. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Halleluja. Oh, wir lassen die Kraft Gottes wirken an dir. Halleluja. Halleluja. Ich habe gesehen, bei jemand ist hier im Raum und ich glaube, dass es Parkinson ist. Und da ist es so, dass, Zellen im Gehirn zerstört worden sind. Ja? Und deswegen hast du diese Symptome. Wen betrifft es? Bei dir? Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus befehle ich jetzt diesen Zellen, die zerstört worden sind, Herr. Herr, dass sie sich jetzt wieder bilden. In Jesu Namen. Erfüll sie mit deinem Geist. Oh, ich spüre gerade bei dir, erfüll dich mit seinem Geist. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Befehle diesen Zellen jetzt. In Jesu Namen sich zu regenerieren durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh. Regeneration der Zellen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus, für neue Gehirnzellen von dir. Halleluja. Ah, oh, Halleluja. Halleluja, Jesus. Ah, du warst mit dem Knoten oder geschwollenen Lymphknoten. Okay, und jetzt, was ist passiert? Was? Erzähl, was ist passiert? Also, was war da? War geschwollen? Ich habe da geschwollen gehabt, auch unter Achsel und hier an der Brust. Und ich habe gespürt, wie es einfach zurückgegangen, einfach abgenommen, wie meine Brust abgenommen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Nicht mehr wieder in Jesu Namen. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, wir geben ihm die Ehre. Halleluja. Halleluja. Wer spürt jetzt noch, wer hat vielleicht es getestet und da war etwas im Gewächs und es ist geschrumpft oder verschwunden jetzt einfach? Du darfst gerne nach vorne kommen und einfach noch erzählen, was passiert ist. So ähnlich wie bei ihr. Vielleicht ist es sogar jetzt, indem sie das Zeugnis gibt, setzt sich das nochmal frei, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Schilddrüse oder was war das? Komm her. Das hatte ich vorher gehabt. Was ist passiert? Keine mehr was? Knoten. Keine Knoten mehr? Nee. Halleluja. Danke, Jesus. Da waren die Knoten. Halleluja. Michelle, du bist Arzt. Schau mal, ob sie da Knoten hat. Keine Knoten mehr. Keine so Knoten mehr. Ein bösartiger und eine normal. Ein bösartiger Knoten sogar und ein gutartiger. Und jetzt sind sie beide weg. Michelle hat es getestet, er ist Arzt. Sind beide ich weg. Ich kann jetzt besser laufen. Und du kannst auch besser laufen. Wow. Ja. Wie hängt das zusammen? Ist ja interessant. Halleluja. Rundum. Pass auf. Wie war es denn vorher? Wie konntest du denn vorher nicht? Wie konntest du vorher laufen? Wie war es vorher? Arthrose im ganzen Körper. Und deswegen konntest du nicht richtig laufen? Ja. Okay. Lauf mal. Schau mal, was du jetzt kannst. Okay, das ging vorher so nicht? Das ging vorher nicht? So, aber. Also wackelig. Wackelig. Okay, lauf mal, weil während du läufst, wird es noch besser. Danke, Jesus. Halleluja, ein bösartiger Knoten und ein gutartiger Knoten ist verschwunden. Halleluja, komm doch mal her zu mir. Halleluja. Vater, im Namen Jesus befehle ich jeder Arthrose, diesen Körper vollständig zu verlassen. In Jesu Christi Namen, nichts mehr davon. In Jesu Namen, ich befehle diesem Geist der Arthrose jetzt, komm raus aus diesem Körper. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Das macht er. Halleluja. Danke, Jesus. Und jetzt lässt du deine Knoten vom Arzt untersuchen, okay? Ja, und schickst uns den Bericht vorher, nachher. Vorher Knoten hier, Knoten da und nachher, oder was? Was? Bitte? Du warst schon lange nicht mehr beim Arzt. Na, da wird es mal Zeit, dass es checken lässt. Halleluja. Amen. Gut, hier ist der Michel, da kannst du ihm gehen. Nein, geh zu deinem Arzt. Halleluja, lass es checken. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, die Wunder Gottes sind überall im Raum. Weißt du, was immer das Problem ist? In deinem Körper. Leg einfach mal gerade jetzt die Hand auf die Stelle, wo das Problem ist. Die Wunder Gottes multiplizieren sich. Da ist Auflösung, da sind kreative Wunder, da ist Heilung von unheilbaren Krankheiten, da ist Heilung von Schmerzen, da ist Heilung von Bewegungseinschränkungen. In Jesu Namen, danke, Heiliger Geist, für deine Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist, für deine Macht, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt einfach diese Schmerzen wegnimmst. Oh, ich befehle Schmerzen jetzt, diesen Körper zu verlassen. Ich befehle Bewegungseinschränkungen jetzt, diese Körper zu verlassen. In dem Namen von Jesus. Alles, was nicht in diese Körper hineingehört, löst sich jetzt auf. Ich sehe bei jemand, es ist so ein Druck auf dem Magen-Darm-Bereich. Das löst sich jetzt auf. In Jesu Namen auch alles, was innerlich gewachsen ist, was nicht da reingehört, löst sich jetzt auf. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Oh, danke, Herr, dass du Ohren berührst, Herr. Oh, dass du Ohren öffnest, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen Augenprobleme behebst. In Jesu Namen. Manche werden vielleicht feststellen, das hatten wir jetzt in Nürnberg vor 2 Wochen, eine Frau, die kam nach vorne und sagte, ich kann mit Brille nichts mehr sehen. Aber ohne Brille sehe ich klar. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jetzt pass auf. Lass uns noch mal ihm die Ehre geben. Und während wir einfach noch einmal das zweite Halleluja singen, gehst du rein und hältst Ausschau nach deinem Wunder, gerade jetzt, wo du deine Hand gerade draufgelegt hast, hältst Ausschau nach deinem Wunder und dann tust du etwas, was du vielleicht vorher nicht tun konntest, oder du checkst dein Ohr oder du checkst deine Augen, während wir ihn preisen. Ich sag dir dann, wenn du es checken sollst, jetzt preisen wir ihn, danken wir ihm, er hat es vollbracht, ja, du dankst ihm dafür, für sein vollbrachtes Werk, und dann, wenn ich sag, dann checken wir, was passiert ist, okay? Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gerade im Geist wirklich dieses Joch der Krankheit gebrochen ist. Oh, so wie Jesus gesehen hat, wie der Satan wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist, so sehe ich einfach, wie dieses Joch der Krankheit jetzt gebrochen ist in dem Namen Jesus über dir. Jetzt kannst du gerade ganz schnell etwas tun, was du vorher nicht tun konntest. Du kannst jetzt etwas testen, was du vorher vielleicht, wo du nicht sehen konntest, wo du nicht hören konntest, wo du etwas nicht bewegen konntest. Wenn du rennen musst, dann renn ruhig einmal die Treppe hoch, renn einmal die Treppe runter. Tu einfach etwas, was du vorher nicht tun konntest, und check es einfach gerade jetzt. Das Joch der Krankheit ist zerbrochen in Jesu Namen. Halleluja, der Teufel ist vom Himmel gefallen. Es ist vollbracht. Jesus hat es getan. Halleluja. Gebe ihm die Ehre dafür. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja, jetzt ganz schnell. Ich möchte einfach mal ganz kurz nur die Hände sehen. Einmal von all denen, die jetzt, seitdem wir hier in diesem Gottesdienst sind, jetzt feststellen können, während dieses Gottesdienstes hat sich etwas in deinem Körper bereits verändert. Das sind Symptome, die vorher waren, die sind jetzt verschwunden. Streck einfach deine Hand aus. Ich möchte einfach sehen, bei wem das alles ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil da hinten 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Da hinten auf der Empore auch jemand. Halleluja, danke Jesus, da hinten auch noch 15, da auch, danke 16, Halleluja, da auch 17, danke Jesus, gib mal Jesus die Ehre, Halleluja, mindestens 17, 18, danke Jesus für alle deine Wunder, Herr, Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, oh danke Jesus, danke Jesus, ah, Herr, du bist so gut, oh, wir lieben dich, oh, wir lieben dich, Herr, und ich danke dir, Herr, wir sind in deiner heilenden Gegenwart. Also manchmal braucht es ein bisschen, bis wir voll hineingegangen sind, aber jetzt sind wir in diesem Raum der Heilung, jetzt sind wir in diesem Raum seiner Gegenwart. Oh, ich spüre das. Oh, Halleluja, wow. Also du, auch während ich jetzt gleich predige, kannst du immer noch geheilt werden, wirst du noch weiter geheilt werden, wenn überall, wo noch irgendein Bedarf besteht, wirst du geheilt werden. Halleluja, aber jetzt darfst du deinen Platz einnehmen und darfst einfach mal unterwegs jemanden begrüßen und darfst du ihm sagen, Jesus ist der Herr, dein Arzt. Amen. Jesus ist der Herr, dein Arzt. Halleluja. Preis den Herrn. Okay. Und solange sucht euch einfach einen Platz. Geht auf den Platz. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Seine Gegenwart ist hier. Die Engel Gottes sind hier. Jesus. Halleluja. Oh, Jesus. Halleluja. Jesus, irgendwie muss da was raus aus mir. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm du mal her, stell dich mal in die Mitte. Halleluja. Danke, Jesus. Ein Ordner hinter ihr, bitte. Ein Ordner. Halleluja. Oh, oh, gefüllt. Oh, Jesus. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Ruhe sanft. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Huch. Wow. Oh. Halleluja. Steh mal auf der Empore, du, genau. Einmal streck mal deine Hände aus. Erfüllt dich gerade jetzt. Oh, gefüllt in Jesu Namen. Ups, Shikabamba. Halleluja. Wow, das ist spannend. Puh. Danke, Jesus. Blablab. Halleluja. Wow. Wow, wow. Gegenwart Gottes ist hier. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Irgendjemand ist hier auf dieser Seite da und ich spüre das. Und Gott hat schon zu dir gesprochen, dass du in den Heilungsdienst hineingehen sollst. Also wirklich Gott dienen auch im Bereich der Heilung. Aber bisher hast du dich nicht getraut, den Schritt zu gehen. Und weil du dir auch unsicher warst, ob du wirklich das hast, was es dafür braucht. Aber Gott hat schon an deinem Herzen gearbeitet. Und Gott möchte dir heute eine Zuteilung geben für diesen Dienst, zu dem er dich berufen hat. Wen betrifft das? Ganz schnell, steh einfach auf bei dir. Okay, gleich mehrere. Halleluja. Genau, du kannst auch mit aufstehen. Ja. Genau, das war hier in diesem Bereich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Ja, da ist jetzt Bestätigung. Bestätigung vom Himmel. Halleluja. Bestätigung vom Himmel. Oh, Bestätigung vom Himmel. Oh, und er sagt, durch meinen geliebten Sohn. Durch meinen geliebten Sohn, der sich die Wunden hat schlagen lassen. Durch die Kraft seiner Wunden wirst du den Kranken dienen. Ups, und sie werden gesund werden. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, Jesus. Oh, in Jesu Namen. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, nimm deine Hand weg. Danke, Vater. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass uns ihm die Ehre geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich möchte mit euch gern hineingehen nach Epheser 1. Epheser 1, Vers 16. Halleluja. Du kannst ruhig weiterspielen, Andrea, ja. Halleluja. Epheser 1, Vers 16, da heißt es, Paulus betet, er sagt, ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das heißt, das Erste, was Paulus betet hier in diesem Text ist, dass wir eine Offenbarung, eine Erkenntnis, eine lebendige Erkenntnis, nicht eine verstandesmäßige Erkenntnis, sondern eine lebendige, eine Herzenserkenntnis von Jesus empfangen. Das heißt, eine Erkenntnis dessen, was er ist, wer er ist, was er für uns getan hat, sei eine Erkenntnis seiner Wunden, eine Erkenntnis seiner Leiden. Paulus hat selber für sich darum gebetet. Er hat gesagt, ich strebe danach, ihn tiefer zu erkennen, die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung. Philipper 3, Vers 10. Ich strebe danach, ihn tiefer zu erkennen, in seinen Leiden und ich strebe danach, ihn tiefer zu erkennen in der Kraft seiner Auferstehung. Halleluja. Er möchte dir eine tiefere Erkenntnis geben, eine tiefere Offenbarung. Halleluja. Und ohne, dass ich jetzt eigentlich Werbung machen will, aber das kommt mir einfach gerade, wenn du einfach wirklich tiefer in diese Erkenntnis auch der Leiden von Jesu willst, dann empfehle ich dir dieses Buch, Im Zentrum der Herrlichkeit. Das ist mein letztes Buch. Und da führe ich dich wirklich hinein in diese Erkenntnis, in diese tiefere Erkenntnis seiner selbst. Das ist das Herz letztendlich der Kraft der Auferstehung, ist die Gemeinschaft seiner Leiden, ist die Erkenntnis seiner Leiden. Das ist das Herz der Kraft der Auferstehung. Paulus betet, dass wir das tiefer erkennen. Er betet, dass wir eine Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst bekommen. Halleluja. Sag einfach mal, Vater, gib mir eine Offenbarung in der Erkenntnis von Jesus, gekreuzigt und auferstanden. Halleluja. Halleluja. Und dann betet Paulus etwas Zweites in Vers 18, betet weiter und er sagt, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Wer ist hier alles ein Heiliger? Halleluja, gut. Es ist gut, dass du dich gemeldet hast. Amen. Das ist kein Stolz zu sagen, ich bin ein Heiliger, sondern die Bibel sagt, in Christus seid ihr heilig gemacht. Er ist uns geworden zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Ja, durch ihn sind wir heilig gemacht, heilig geworden. Wir sind Heilige, als Gläubige sind wir Heilige, das heißt Ausgesonderte für Gott. Und Paulus betet, er sagt, hey, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Mit anderen Worten, er betet, dass wir eine tiefere Erkenntnis und Offenbarung dessen bekommen, was wir als seine Kinder in uns tragen. Sag mal in mir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Amen. Er betet, lasst uns eine tiefere Erkenntnis von Christus in uns haben. Und dann spricht er weiter über diese Macht seiner Stärke, über diese Wirksamkeit, die an uns, den Glaubenden, wirkt. Er sagt, diese Macht seiner Stärke, um sie uns vor Augen zu malen, um uns zu sagen, welche Kraft es ist, auch welche Dimension von Kraft es ist, sagt er dann, diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Amen. Mit anderen Worten, diese Kraft, von der wir sprechen, diese Kraft, die sich auf der Basis der Gemeinschaft seiner Leiden entfaltet und freisetzt, diese Kraft ist genau die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Amen. Es ist also die Kraft, die sogar stärker ist als der Tod. Wie von euch würden sagen, dass das eine starke Kraft ist? Amen. Wie viele würden sagen, das ist die stärkste Kraft, die überhaupt vorstellbar ist? Amen. Und er sagt, diese Kraft ist in uns wirksam. Er sagt, diese Kraft ist in uns. Größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Stärker ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Diese Kraft ist in uns wirksam, sagt er, dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und dann sagt er, was er gemacht hat, als er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und ich meine, dazu braucht es Kraft. Weißt, er hat ihn nicht nur aus den Toten auferweckt, sondern er hat ihn auch auffahren lassen. Er hat ihn sitzen lassen, zur Rechten in der Himmelswelt. Er hat ihn auffahren lassen. Was braucht das an Kraft, einen Menschen einfach von der Erde auffahren zu lassen, gegen die Gravitation, einfach in den Himmel zu holen? Ja, also das braucht Kraft. Amen. Das ist eine Wirksamkeit. Wie von euch würden sagen, das ist eine übernatürliche Wirksamkeit. Das ist eine Wirksamkeit, die über meinen Verstand hinausgeht. Das ist eine Wirksamkeit, die über meine Vorstellungskraft hinausgeht. Also Jesaja 55, Vers 8 heißt es, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege, sind nicht die menschlichen Wege. So viel höher sind seine Gedanken als unsere Gedanken und seine Wege als unsere Wege. Das heißt, er hat Mittel und er hat Wege, die unseren Verstand völlig übersteigen. Amen, kannst du es sehen? Er hat Mittel und er hat Wege, Dinge zu tun, die unseren Verstand völlig übersteigen. Amen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Durch ihn, durch Jesus, hast du Zugang genau zu diesen Mitteln und genau zu diesen Wegen. Dein natürlicher Verstand kann die Gedanken Gottes nicht erfassen. Dein natürlicher Verstand kann die Wege Gottes nicht erfassen. Aber durch Christus hast du freien Zugang in diese Dimension seiner Wege und in diese Dimension seiner Mittel. Weil er sagt hier, er hat ihn hoch über jede Gewalt und über jede Macht und über jede Kraft und über jede Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird, gesetzt. Und jetzt kommt's. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Wer gehört hier alles zur Gemeinde? Weil es ist nicht eine bestimmte Gemeinde, sondern es ist der Leib Christi. Ja, ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Amen. Ist es nicht der Hammer? Halleluja. Weißt du, ich habe es gestern beim Heilungsteam, habe ich es auch gesagt. Ich habe gesagt, weißt du, es ist ganz einfach mit dem Körper. Wenn du dir deinen natürlichen Körper vorstellst, wie von euch würden sagen, dasselbe Blut, das durch deinen Kopf fließt, fließt auch durch dein Herz, durch deine Gefäße, bis runter in deinen kleinen Zehen. Dasselbe Blut, oder? Oder wie von euch würden sagen, na, während das Blut hier so von da oben nach unten fließt, unterwegs geht irgendwie ein bisschen was verloren, wird es ein bisschen weniger, wird ein bisschen dünner oder irgendwie sowas. Würdest du nicht sagen, oder? Amen. Wäre auch schlecht. Also wenn es bei dir so wäre, wäre es schlecht. Dann wärst du nicht lange unter uns wahrscheinlich. Ja. Okay? Es ist dieselbe Substanz, die durch das Haupt fließt, fließt auch durch den Leib. Und es ist ganz egal, weißt du, auch egal, wie du den Körper drehst und wie du ihn wendest. Du kannst Kopfstand machen, dann wirst du erst recht merken, dass dasselbe Blut, das auch in deinen Füßen fließt, auch in deinem Kopf fließt. In dem Moment wird ein bisschen mehr Blut in deinen Kopf kommen dann. Ja, das merkst du dann, fängst an zu kribbeln oder heiß zu werden. Und dann stellst du dich wieder auf die Füße und dann merkst du, dasselbe Blut, das in deinem Kopf fließt, fließt auch im Rest deines Körpers. Und weißt du, das ist genau das, was Paulus hier sagt. Der Leib Christi ist die ganze Fülle dessen, der das Haupt ist. Der Leib Christi beinhaltet, der Leib Christi trägt, durch den Leib Christi fließt die ganze Fülle des Hauptes. Amen. Das heißt, es ist nicht so, hier ist das Haupt. Oh, Jesus hat alle Fähigkeiten, er hat alle Mittel, er hat alle Wege. Und dann irgendwie auf dem Weg zum Leib. Ja, wir als Leib, naja, wir haben natürlich das nur in begrenzter Form. Das wäre genauso, wie wenn du sagen würdest, in meinem Körper ist das Blut, das unten in meinem Zeh fließt, nicht mehr ganz so gut von der Qualität her, wie das, was in meinem Kopf fließt. Ist irgendwie dicker oder keine Ahnung, oder da unten irgendwie, weißt du auch nicht, da sobald es den... Sobald es da aus dem Hals kommt, ja, vielleicht ist ein Loch in der Halsschlagader und da tropft was raus und dann kommt weniger unten an oder so. Ja, aber das ist die Vorstellung, ist die religiöse Vorstellung, die ganz viele im Leib Christi unbewusst haben. Und manchmal ertappst du dich selber noch, dass du diese Vorstellung hast. Dass du diese Vorstellung hast, ja toll, was Jesus alles kann, was Jesus alles tut in der Bibel, ist ja der Hammer. Er ist das Haupt, wunderbar, ich bete ihn an. Aber weißt du, die Wahrheit ist, genau die gleiche Substanz, genau die gleiche Fülle, genau die gleiche Kraft, genau die gleiche Fähigkeit, genau die gleiche Power fließt durch den Leib, wie sie durch das Haupt fließt. Halleluja. Oh, danke Jesus. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Stell dir vor, zwischen dein Haupt und dein Leib würde ein Blatt Papier dazwischen passen. Das wäre ein Blatt Papier zu viel. Amen. Das wäre dann die zersägte Jungfrau oder so irgendwas. Ja? Das wäre ein Blatt Papier zu viel. Amen. Das heißt, da kann nichts dazwischen passen, weil du bist der Leib. Wir sind der Leib Christi, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Alles, was im Haupt ist, ist auch im Leib. Die ganze Fülle, die ganze Macht, die ganze Fähigkeit, der ganze Zugang. Weißt du, all die Wege Gottes stehen dir offen. Weißt du, die Sache ist die, es ist auch wie beim Körper, ja? Ich habe es ja gesagt, das Blut, das im Kopf fließt, fließt im Körper und das Blut, das im Körper fließt, fließt auch im Kopf. Und genauso ist dieses Bild, die Substanz, die in Jesus, dem Haupt ist, fließt auch im Körper und gleichzeitig hat der Körper jederzeit Zugang zu der Substanz, die im Haupt ist. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Deswegen sagt der Epheser 2, Vers 6, sagt er dann, wir sind in Christus versetzt an himmlische Orte. Wir haben Zugang. Wir haben Zugang zu den Möglichkeiten Gottes. Wir haben Zugang zu den Wegen Gottes. Wir haben Zugang zu den Gedanken Gottes. Wir haben Zugang zu den Gedanken, die nicht menschliche Gedanken sind. Also Gott hat Gedanken für dein Leben, auf die wärst du nicht gekommen. Wie er Dinge tut, wie er Dinge führt, wie er Dinge leitet, wie er Wunder wirkt, was für Wunder er wirkt. Weißt du, was kein Auge gesehen hat, was in kein Ohr gekommen ist, was kein menschliches Herz wahrgenommen hat, das hat er denen bereitet, die ihn lieben. Amen. Also wir gehen in Zeiten rein, da brauchen wir jedes Wunder Gottes, das wir kriegen können, aber das, weißt du, jede Art von Wunder. Also als Jesus über diese Erde gegangen ist, da hat er so Dinge gemacht wie Stürme gestillt, da hat er so Dinge gemacht wie Brot vermehrt, ja. 5000 Leute gespeist von 5 Broten und 2 Fischen, beziehungsweise 5000 Männer und dann waren noch Frauen und Kinder dabei, gespeist von 5 Broten und 2 Fischen. Also vielleicht gehen wir in Zeiten rein, wo wir diese Art von Wunder noch viel mehr brauchen werden. Amen. Vielleicht sendet Gott dich an Orte, wo du diese Arten von Wunder noch viel mehr brauchst. Vielleicht bringt Gott dich an einen Ort, wo du sagst, oh, ich weiß auch nicht, wie soll das gehen mit dem Benzin? Wie soll das funktionieren? Habe ich noch genügend Geld, um mir Benzin zu leisten? Weißt du, Gott hat Mittel und Wege. Wir haben diese Zeichen bereits erlebt in unserer Mitte, wie Leute mit derselben Tankfüllung ein halbes Jahr lang gefahren sind, ohne dass irgendwie die Tankfüllung weniger wurde. Amen. Das Mehl im Topf wird nicht versiegen und das Öl im Krug wird nicht nachlassen, heißt es in 2. Könige oder 1. Könige. Amen. Halleluja. Wie wäre es, wenn wir das ergreifen würden? Gott kann, ja, Svetlana und David haben es neulich erlebt, das ist so wie ein Hammerzeugnis, ja, wie Gott einfach ein Zeichen getan hat, der Vermehrung, übernatürliche Fleischvermehrung. Ich meine jetzt nicht Fleisch im geistlichen Sinn, sondern auch nicht hier, sondern sie haben 3 Kilo oder wie war's? Was hattet ihr? 1 Kilo Fleisch. Erzähl mal kurz, ganz kurz. Wie war das? 1 Kilo Fleisch? Okay. Wir haben 1 Kilo Fleisch gehabt und wir wollten, also portioniert 300 Gramm. Ah ja, 3 Tüten mit 300 Gramm, genau. Für den Kühlschrank und oder für die Gefriertruhe. Bei der letzten Tüte habe ich gedacht, naja, wir wissen, die werden dann noch 100 Gramm waschen. Genau. Die 4. Tüte werden dann logischerweise 100 Gramm. Ja, ich hätte gerne auch 300. Hast du gesagt, ja. Habe ich so gedacht. Gedacht, ja. Genau. Okay. Und dann beim Abwiegen habe ich gesehen, da sind 300. Waren 300. Ja. Das heißt, dann hattet ihr 4 Tüten mit 300 Gramm, das macht 1,2 Kilo. Genau. Und dann, also es war 1 Kilo ursprünglich, ist noch nicht zu Ende das Zeugnis. Ich habe die Tüten rein in meine Kühltruhe gelegt. Mhm. Ja. Und ich lege eine, zweite, ganz schön flach. Ne? Ja. Und dann sehe ich, dass ich noch habe, da mache meine, noch zwei Tüten. Genau. Und das hat auf meine Hand vermehrt. Hat sie in deiner Hand vermehrt? Ja. Wow. In das meiner Hand. Das heißt, wie viele Tüten waren am Ende im Kühlschrank? Das sind ja dann 3, 4, 5, gell? Ja. Nee, 4 plus 2, 6. 6 Tüten. 6 Tüten. Genau. Und dann habt ihr es nochmal abgewogen und dann waren in jeder Tüte wie viel Gramm? 300. 300 Gramm. Das heißt, am Ende waren es wie viel Kilo Fleisch? 1800. Am Anfang waren es 1000 und am Ende waren es 1800. Amen. Hört sich für mich nach Gott an. Amen. Hört sich für mich nach Gott an. Hört sich für mich nach. Hört sich für mich nach, nicht meine Wege, nicht meine Gedanken an. Amen. Aber also Gott macht solche Dinge. Gott kann Dinge aus dem Nichts erscheinen lassen. Also limitiere nicht. Es heißt in der Bibel, Apostelgeschichte 2,19 heißt es, wir werden erleben Wunder im Himmel und Zeichen auf der Erde, hat Petrus gesagt in seiner ersten Predigt. Wunder im Himmel und Zeichen auf der Erde. Ich glaube, dass das zum Beispiel, was Svetlana und David erlebt haben, ist ein Zeichen für die Dimension, in die wir immer mehr hineingehen. Und wir sollten damit rechnen. Weißt du, und wenn wir in Situationen kommen und vielleicht gibt es eine Wirtschaftskrise auf der Welt und alle Menschen haben Mangel um dich herum, aber ich sage dir heute Morgen durch ein Wort des Herrn, dein Mehl im Topf wird nicht versiegen, dein Öl im Krug wird nicht nachlassen. Amen, Halleluja, da ist übernatürliche Versorgung. Gott kann aus dem Nichts Dinge erscheinen lassen. Jesus hat seine Steuern bezahlt, indem er ein Goldstück im Maul eines Fisches hat erscheinen lassen. Hat zu Petrus gesagt, weißt du, ich glaube nicht, dass der Fisch die ganze Zeit mit dem Goldstück rumgeschwommen ist, ehrlich gesagt, das ist schwierig. Sondern ich glaube, dieses Goldstück ist in dem Moment im Maul des Fisches erschienen, als Petrus da reingeschaut hat. Als Petrus den Fisch an Land gezogen hat. Jesus hat zu ihm gesagt, nimm irgendeinen Fisch, zieh irgendeinen Fisch raus und da wird das Goldstück drin sein. Amen, weißt du, Jesus kann Dinge erscheinen lassen. Haben eine Glory House Leiterin, ich weiß nicht, ist sie heute da, Irina? Irina, Glory House Leiterin, ist sie heute da? Okay, nein. Sie hat mir ein Zeugnis geschrieben. Sie hatte einer Teilnehmerin in ihrem Glory House hatte sie ein Buch ausgeliehen und die Teilnehmerin hatte das Buch ein Jahr bei sich gehabt und dann wollte sie es ihr wieder zurückgeben und dann hat die Irina einfach durch den Geist hatte sie den Eindruck ihr zu sagen, hey, bevor du es mir zurückgehst, gib's Blätter einfach noch mal einmal durch das Buch durch. Und das hat sie gemacht und als sie durchgeblättert hat, ist ein 100-Euro-Schein rausgefallen. Amen. Verstehst du? Also, das klingt für mich wie das Goldstück. Amen. Ist vielleicht 100 Euro sind vielleicht noch nicht ganz so viel wie ein Goldstück, aber es geht in die richtige Richtung. Amen. Also sag mal, Herr, ich ziehe mir diese ungewöhnlichen Wunderwerke. Wir können damit rechnen. Weißt du, Gott kann Dinge an einem Ort materialisieren. Er kann Dinge an einem Ort erscheinen lassen, am anderen Ort verschwinden lassen, was auch immer. Weißt du, wir denken dann, oh, das klingt ja fast wie ein Märchen. Ja, ich kann es auch nicht ändern. Das ist das, was Jesus getan hat. Amen. Und dieselbe Fülle, die in ihm ist, ist auch im Leib, ist im gesamten Leib. Halleluja. Wie heißt es schön bei The Chosen in der Serie? Gewöhn dich an anders. Sag mal zu deinem Nachbarn, gewöhn dich an anders. Wenn du mit Gott unterwegs sein willst, gewöhn dich an anders. Wir haben erlebt, dass Gott Gegenstände, die verloren waren, plötzlich wieder hat auftauchen lassen an einem Ort, wo sie vorher nicht gewesen sind. Schon viele iPads, Handys, Silberbarren sogar. Amen. Halleluja, Glory, Amen. Da haben wir auch davon profitiert, weil es war eine Glory House Leiterin von uns oben in Hamburg, die hatte, glaube ich, waren 3 Silberbarren, die sie in ihrem Tresor hatte und dann hatte sie Handwerker da und sie hatte auch den Tresor offen gelassen und danach war der Tresor leer und keine Silberbarren mehr drin. Und das ist natürlich nicht so schön. Und dann hatten wir eine Konferenz und da habe ich auch über diese ungewöhnlichen Wunderwerke gesprochen und dann kam in ihr so diese Idee auf, vielleicht sollte ich einfach Gott bitten, dass er einfach diese Silberbarren wieder da, wo sie geklaut wurden, wieder zurückbringt und einfach wieder in meinen Tresor reinbringt. Und ein paar Tage später hat Gott zu ihr gesagt, so, jetzt schau mal nach im Tresor und schau mal rein, was Sache ist. Und dann waren alle Silberbarren wieder im Tresor. Amen. Und ich kann es bestätigen, weil sie hat uns einen Silberbarren geschenkt. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Mehr davon. Halleluja. Übernatürliche Materialisierung. Und jetzt vor kurzem, oder überhaupt in letzter Zeit, muss man sagen, haben diese Art von Wundern wieder stärker zugenommen. Dass Leute einfach uns Berichte schicken und sagen, zum Beispiel jetzt neulich eine Person, ein Mann, der hatte seine Kopfhörer verloren auf der Straße, glaube ich, oder Bushaltestelle oder irgendwas. Und dann hat er Gott gebeten, stand in seinem Wohnzimmer und hat Gott gebeten und gesagt, Herr, bring mir diese Kopfhörer wieder zurück, ich brauche diese Kopfhörer. Und in dem Moment, wo er betet, hört er, wie hinter ihm auf dem Boden was klack macht, er dreht sich um und das sind die Kopfhörer. Jetzt kannst du ungläubig gucken oder du kannst sagen, Herr, ich hänge mich dran. Amen. Wer sagt, Herr, ich hänge mich dran? Ja. Wenn du sagst, nee, das ist mir zu happy, ja, dann mach dir keine Sorgen, bei dir wird es nicht passieren. Amen. Halleluja. Also um Gott zu erleben, müssen wir auf seine Ebene kommen. Wir müssen auf die Ebene des ungewöhnlichen Denkens uns freimachen von dem natürlichen Denken, uns freimachen von der Fixiertheit auf die Naturgesetze. Die sind ja gut hier im Natürlichen. Aber weißt du, Gott kann, das sind ja seine Gesetze, das ist ja einfach eigentlich. Das muss man sich einfach nur deutlich machen. Gott hat die Naturgesetze geschaffen, oder? Stimmt ihr mir zu? Okay? Wenn Gott die Naturgesetze geschaffen hat, wenn er der Autor der Naturgesetze ist, dann kann er sie doch auch wohl jederzeit außer Kraft setzen, oder, wenn er will. Müsste ihm doch möglich sein, oder? Amen. Ja, ist ihm möglich und deswegen kann er es. Weißt du, er kann Dinge, dein Handy, das du in Spanien vergessen hast, kann er hier in Deutschland auf deiner Kommode erscheinen lassen. Genau das habt ihr erlebt, gell? Genau das, ja. Genau, preis den Herrn, Amen. Halleluja, diese Dinge passieren, Amen. Er kann dich in einer Sekunde mit deinem Auto von A nach B transportieren. Ist das biblisch? Jawohl, Philippus Airlines. Amen. Ja, Philippus Airlines, kostenlos, kostenfrei, in einer Sekunde von einem Ort an den anderen. Philippus, in einer Sekunde war er da, hat den Kämmerer getauft, in der nächsten Sekunde war er, ich glaube, in Ashdod oder wo. Irgendwo wurde er gefunden wieder. Und hat sich gefunden. Ja, ja, es ist, glaub, steht wörtlich sogar so da, er wurde gefunden in Ashdod oder so ähnlich. Oder? Halleluja. Danke, Jesus. Ja. Genau, Philippus aber fand man zu Ashdod. War gerade gelandet. Ja, das ist so, wie wenn die SpaceX-Kapsel im Meer landet, ja, dann findet man die Astronauten in der Kapsel. Ja. Und so fanden sie Philippus in Ashdod. Sag mal, ungewöhnliche Wunderwerke. Halleluja. Wow, und ich sag dir, wir gehen in Zeiten rein, da werden wir noch viel mehr ungewöhnliche Wunderwerke erleben. Nicht, weil Gott uns gerne bespaßen will, sondern weil wir das brauchen. Wir brauchen Wunder im Himmel und Zeichen auf der Erde. Amen. Wenn Gott es sagt, dass wir es brauchen, dann brauchen wir es. Und du wirst vielleicht in Situationen kommen, da brauchst du es unbedingt. Vielleicht hast du gerade jetzt zu Hause ein Gerät, ein Küchengerät zum Beispiel oder eine Waschmaschine, die nicht mehr funktioniert. Vielleicht seit Wochen, vielleicht seit Monaten und du hast nicht das Geld, dir eine neue zu leisten. Rat mal, was du brauchst. Du brauchst ein übernatürliches Reparaturwunder. Rat mal, wo diese Wunder sind. In der Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen. Wie viele von euch sind bereit, diese Fülle gerade jetzt mal freizusetzen? Weil ich spüre, das sollten wir gerade jetzt tun. Und wenn du tatsächlich, auch wenn du über Livestream schaust, wenn du ein Gerät hast, das schon lange kaputt ist oder vielleicht auch noch nicht so lange, aber wo du einfach weißt, ich habe nicht das Geld, mir Neues zu kaufen oder vielleicht hast du auch gesagt, nein, ich will mein Geld nicht dafür ausgeben, dass ich ein Neues kaufe, dann setzen wir jetzt aus dieser Fülle, Herr, deine göttliche Reparaturgnade frei, Herr, hinein in diese Geräte, Herr, hinein in diese Drucker, hinein in diese Computer, hinein in diese Waschmaschinen, in diese Autos, in diese Küchengeräte, Herr, in diese Gefriertruhen, in dem Namen von Jesus, Herr, wir setzen deine heilende, wunderwirkende, reparierende Kraft jetzt frei in Jesu Namen. Empfang es, zieh dir es, sage ich, empfang es. Halleluja. Und dann tust du was im Glauben. Sobald du nach Hause kommst, wenn du hier bist, wenn du über Livestream zuschaust, kannst du es jetzt schon tun. Dann geh jetzt hin zu diesem Gerät, steck es einmal aus und steck es nochmal ein. Wenn es noch nicht ausgesteckt ist, steck es vorher aus. Wenn es eh ausgesteckt ist, steck es einfach ein. Steck es ein und es wird funktionieren. Amen. Und dann schreibst du uns eine Mail und noch bevor der Gottesdienst zu Ende ist, werden wir die ersten Mails bekommen, weil du schreibst uns gleich eine Mail an wunder@glorylife.net. Net, genau. Wir sind von DE nach Net gewechselt. Halleluja. Aus dem DE ins Netz. Halleluja. Amen. Schreib uns eine E-Mail, wunder@glorylife.net. Das sind Wunder im Geist, da Reparaturwunder, Auto-Reparaturwunder. Halleluja. Wir hatten mal eine Frau, die hatte einen Steinschlag auf der Windschutzscheibe, einen starken Steinschlag, ein Loch in der Windschutzscheibe. Also so eine Stelle einfach, wo es richtig sichtbar war. Und sie hat einfach im Glauben, sie war auch in so einem Wundergottesdienst von uns gewesen, fuhr nach Hause und sie hat einfach im Glauben, hat sie ihren Finger auf diese Stelle gelegt, wo dieses Loch war und sie nimmt den Finger weg und alles, was noch übrig ist, ist ein Fettfleck von ihrem Daumen. Amen. Halleluja. Sag mal, ungewöhnliche Wunder. folgen denen, die glauben. Halleluja. Preis den Herrn. Weißt du, das ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wo immer du hingehst, geht er mit dir. Wo immer du hingehst, ist er dabei. Wo immer du hingehst, kann er dich, weißt du, ich sehe gerade den Fritz hier sitzen, da fällt mir auch ein ungewöhnliches Wunder ein, das der Fritz erlebt hat. Ja, du warst, pass auf, ich muss dich kurz interviewen. Halleluja. Du warst mit dem Auto unterwegs. Du willst nicht, ich weiß, aber mach nichts. Muss trotzdem. Du warst mit dem Auto unterwegs in der engen Straße, gell? Erzähl mal. Ja, ich komme gerade von der Arbeit und da bin ich um so eine Kurve gefahren und da passt es normal bloß ein Auto durch. Also, ja, die ist sehr eng, die Straße. Ja, genau, die ganz eng, das ist eine Nebenstraße. Ja. Und ich fahre halt da und dann kommt mir einer entgegen und fährt einfach voll in die Mitte. Voll in der Mitte? Voll rein, ich hätte schon da gemacht, weil ich ja gewusst, es gibt einen Totalschaden, aber ja. Ich habe bloß eine leichte Streife gemacht und bin durchgefahren. Habt ihr das gehört? Er hat ein leichtes Streifen an der Schulter gemerkt, ist durchgefahren und es war überhaupt nichts. War gar nichts. Amen. Ungewöhnliche Wunderwerke. Ungewöhnliche Wunderwerke. Weißt du, was ist ein Wunder? Warum sprechen wir von Wundern? Damit sich Leute wundern. Ja. Wie wäre es, wenn wir von Wundern erzählen und Leute wundern sich nicht? Amen. Also Ärzte dürfen sich wundern. Amen. Wie viele Krankheiten haben wir schon erlebt, die von Ärzten für unheilbar erklärt worden sind? Und Gott hat sie geheilt. Krebs im Endstadium, MS, Parkinson, Hashimoto, Diabetes, alle möglichen Krankheiten, Dinge, wo die Ärzte gesagt haben, alle möglichen Zustände, wo die Ärzte gesagt haben, das wird nie wieder besser. Aber weißt du, Gott ist ein Gott, der die Ärzte zum Wundern bringt. Amen. Halleluja. Wer von euch, ich möchte einfach mal, nur mal das Interesse halber, wer von euch ist heute Morgen hier und du hast in der Vergangenheit ein Wunder erlebt, gerade in Verbindung mit Glory Life hast du ein Wunder erlebt, wo Ärzte gesagt haben, das geht nicht oder das wird nicht und Gott hat dich geheilt von etwas, wo die Ärzte gesagt haben, das ist nicht wirklich heilbar oder das kann nicht wirklich sich ändern. Wer hat das alles erlebt? Wow, überall. Halleluja. Haltet mal eure Hand ausgestreckt, dass wir es sehen können. Wir wollen mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Für all da oben auch. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf. Haltet mal kurz eure Hand ausgestreckt. Ich möchte einfach mal nur mal kurz fragen, was das alles für Sachen waren. Okay? Einfach nur ganz kurz. Kurzes Stichwort. Okay? Was war es bei dir? Ja, ich bin vom Baum runtergefallen und habe mir das Rückgrat gebrochen. Ja. Und dann haben die das halt mit so Platten festgemacht. Ja. Aber die Schmerzen haben nie aufgehört. Und dann hat der Werner und ich, also kennst du ja den Werner Moser, wir haben ein Vierteljahr gebetet. Und dann bin ich ins Krankenhaus, um die Platten rausmachen. Ja. Und dann auf dem Röntgenbild haben wir dann halt gesehen, dass Gott halt da... Du hast uns das Röntgenbild geschickt. Ja, genau. Um den Bruch rum hat er zwei so Knochen hat wachsen lassen. Genau, ich könnte es euch zeigen, ich habe es bei mir gesehen. Jetzt ist meine Wirbelsäule stabil wie vorher. Also. Halleluja. Das ist wirklich, man sieht es auf dem Röntgenbild. Krankenschwestern haben es sich auch schon angeschaut. Man sieht auf dem Röntgenbild, sind wirklich zwei Knochen praktisch um die zerbrochenen Knochen neu rumgewachsen. Ja, Halleluja. Der Arzt hat gesagt, hat er es noch nie gesehen. Hat er noch nie gesehen, das glaube ich, ja. Es ist einfach ein Zeichen, um sich zu wundern. Amen. Okay, was war es bei dir? Mit meiner Brille. Ich habe immer schlechter gesehen. Aha. Und dann bin ich zum Optiker gegangen. Ja. Und dann hat er geschaut, was ich hatte und was ich jetzt habe. Und dann hat er gesagt, das ist eine viel zu starke Brille. Das heißt, von 1,75 auf 0,25 und die Hornhautverkrümmung ist auch weg. Halleluja. Preis den Herrn. Das ist auch medizinisch unmöglich, eine Hornhautverkrümmung. Was war es bei dir? Nachtblindheit. Nachtblindheit. Danke, Jesus. Amen. Was war es bei dir? Morbus zu decken, Endstadium. Bei meiner Mutter hat Gott so viele Wunder getan, also von Krebs geheilt, von Hepatitis, also grauer Star war. Letzte Woche von Skoliose wurde sie geheilt, Arthrose, genau so. Dann hat sie ja nur 50% also gehört, aber nach dem Gebet 100% Halleluja. Hat alles bestätigt. Wow. Jesus, und sag mal nochmal, Morbus Sudeck, was ist das? Weil das wissen viele nicht, was das ist. Ja, das ist ja die Krankheit, also die Gelenke versteifen im Stadium genau. Und da kann man nicht laufen. Ja, das heißt, du warst kurz davor, im Rollstuhl zu sitzen. Ja, genau. Wir haben jetzt gesagt, entweder Amputation also oder Rollstuhl. Ja. Und wie lange ist es her? Es ist in 2010 passiert und seitdem ist es super gut. Halleluja, danke. Halleluja, danke Jesus. Amen. Was ist da passiert? Ich hatte, als ich noch jünger war, auf jeden Fall die Diagnose Epilepsie mal gehabt. Oh, wow. Und dann ist meine Mutter auch hierher gekommen und hat es für mich quasi ergriffen, dass ich geheilt werde. Ja. Und jetzt war seit wirklich ein paar Jahren wirklich nichts mehr. Und Halleluja, und danke. Die, danach hat es hier auch, also habe ich dann den Eindruck gehabt, dass ich die Tabletten noch nicht mehr nehmen soll. Und dann, ja. Und seid ihr alles gut? Preist den Herrn, danke Jesus. Das wusste ich noch gar nicht. Halleluja, Epilepsie ist stark. Ja, stimmt, da habe ich gerade die Andrea auf der Empore gesehen. Gell? Bei dir war es auch Epilepsie. Auch geheilt von Epilepsie. Danke Jesus, Amen, Halleluja. Das ist so viele. Ich habe jetzt hier auf der Seite noch gar nicht gefragt. Was war es bei dir? Bei den ersten Heilungsräumen, mein rechtes Bein war von Geburt an 2 Zentimeter kürzer wie das linke Bein. Ja. Das war eine Hüftfehlstellung, gell? Ja, genau, 2 Zentimeter angepasst gleich lang. Halleluja, und jetzt ist die Hüftfehlstellung weg. Danke, Jesus. Amen, Halleluja. Wer hatte sich noch gemeldet da? Halleluja. Was ist bei dir passiert gewesen? Ich betreue einen Nachbarn. Okay. Ich helfe ein bisschen mit Essen einkaufen. Okay, was ist da passiert? Er ist 90 Jahre alt. Ja. Und ich habe gebetet und ihm gesagt, sie werden gesund sterben. Ja. Und er ist gestern bei Arzt gewesen und hat Arzt bestätigt, dass bei ihm alles wunderbar ist. Alles gesund. Und was war vorher das Problem gewesen? Welche er hatte viele Krankheiten. Viele Krankheiten. Okay. Preist den Herrn, jetzt ist er komplett gesund mit 90. Wow, stark, Amen. Es ist nie zu spät, um geheilt zu werden. Halleluja. Wir können noch weitermachen, aber ich denke an der Stelle, reicht es mal aus. Wer ist denn heute Morgen hier und du bist hier und da ist so, noch so eine Krankheit oder eine Diagnose, wo die Ärzte gesagt haben, das ist nicht möglich, dass das wieder gut wird oder dass es geheilt wird. Streck mal deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Okay, streck sie mal so aus, dass ich sehen kann. Okay, das sind einige. Pass mal auf. Halleluja, das ist im Raum. Weißt du, die Heilung dessen, was Menschen für unmöglich erklärt haben, ist möglich bei Gott und es ist im Raum. Wir haben die Zeugnisse gehört. Offenbarung 19,11 heißt es, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Und deswegen, pass auf, ich glaube jetzt, pass mal, kann mal das Heilungsteam ganz kurz hier nach vorne kommen? Heilungsteam, mal ganz schnell hier nach vorne. Weil ich glaube, oh, ich kann es spüren, Halleluja. Das ist, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das heißt, das Zeugnis, das gegeben wird, weissagt schon wieder die nächsten Wunder. Amen. Und deswegen möchte ich jetzt gerne Folgendes tun. Ich zähle jetzt bis 3 und wenn ich bis 3 zähle, alle die gerade jetzt ihre Hand gehoben haben und du hast eine unheilbare Krankheit in deinem Körper, Ärzte haben das gesagt, komm so schnell du kannst nach vorne und jemand vom Heilungsteam wird dir einfach kurz die Hand auflegen und du wirst empfangen, diese Kraft Gottes. Wir werden kein langes Gebet machen, sondern die Kraft Gottes kommt in Jesu Namen. Ja, komm nach vorne in Jesu Namen. Halleluja. Die Ordner, wir brauchen auch die Ordner. Danke Jesus für deine heilende Kraft, Herr. Danke Jesus für deine Kraft, Herr. Oh, danke Herr, dass jetzt diese Kraft reingeht in Jesu Namen, Herr, dass jetzt diese Kraft reingeht, Herr, in diesen Körper, in dem Namen Jesus, Vater, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei dir, Herr. Oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei dir. Danke für den Strom deiner Kraft, setz einfach den Strom seiner Kraft jetzt frei. Oh, danke Jesus. Oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Komm nach vorne, Halleluja. Danke Jesus, oh, für den Strom deiner Kraft. Danke Jesus für den Strom deiner Kraft, Herr. Jesus, Halleluja, Halleluja, Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Oh, der Strom, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr vom Strom. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, für den Strom deiner Kraft. Oh, Halleluja. Danke, Jesus, für den Strom deiner Kraft, Herr. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Komm nach vorne. Danke, Jesus, für den Strom. Ihr anderen im Raum, betet einfach mit, betet im Geist. Halleluja. Halleluja, lass uns Jesus die Ehre geben für alles, was er tut. Da ist seine Kraft hier. Oh, da ist seine Kraft hier. Oh, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Wie auch immer deine Kondition war, wie auch immer dein Zustand war, was auch immer es war, was auch immer die Ärzte gesagt haben, du empfängst jetzt von ihm, du empfängst jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen. Kraft Gottes hinein, in Jesu Namen, Kraft Gottes in Jesu Namen. Danke, Vater, Kraft Gottes hinein jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Kraft Gottes hinein jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, was beim Menschen unmöglich ist, ist möglich bei dir, Herr. Oh, die Kraft Gottes hinein, die Kraft Gottes hinein. Oh, danke, Jesus, die Kraft Gottes hinein. Oh, danke, Jesus, die Kraft Gottes hinein in diesen Körper jetzt. Oh, danke, Jesus, die Kraft Gottes hinein jetzt, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Kraft Gottes hinein. In Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater, für den Strom. Danke, Herr, für den Strom. Halleluja. Danke für den Strom. Oh, danke für den Strom. Halleluja. Ihr anderen auf dem Platz, betet im Geist, betet im Geist. Oh, Shekara Namanda. Oh, Vater, wir danken dir, Herr, dass du ungewöhnliche Wunderwerke tust, Herr. Hier in unserer Mitte, Herr. Ungewöhnliche Wunderwerke, Herr. Durch die Kraft des Geistes. In Jesu Namen, Herr. Du hast deine Mittel und du hast deine Wege in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Kraft Gottes in diesem Körper. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. So, was passiert? Okay, und jetzt, was jetzt passiert? Also die ganze Gebete sind nach vorne. Ah, okay, du hast für sie gebetet, ja, okay. Ah, noch nicht, okay, dann beten wir für sie. Halleluja, danke Jesus für deine Kraft, Herr. Danke Vater für deine Salbung, Herr. Oh, danke Herr, danke Herr. Was beim Menschen unmöglich ist, ist möglich bei dir, Herr. Ich setze es frei jetzt in Jesu Namen. Danke Vater, danke Vater, danke Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Lass die Kraft Gottes wirken. Das ist einfach die Kraft Gottes, die jetzt wirkt in deinem Körper. Lass die Kraft Gottes wirken in Jesu Namen. Halleluja. Und dann darfst du wieder, wenn du wieder kannst, darfst du wieder an Platz gehen. Du hast empfangen. Gott ist am Wirken. Oh, Gott ist am Wirken in Jesu Namen. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn dir gedient ist, ist die für dich schon. Halleluja. Danke, Jesus. Die Kraft Gottes frei in diesem Körper jetzt, Herr. Herr, was beim Menschen unmöglich ist, ist möglich bei dir, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, wir brauchen keine langen Gebete, einfach die Kraft Gottes freisetzen. Einfach die Kraft Gottes freisetzen und dann geht einfach wieder zum Platz. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus, auch über Livestream. Ich setze diese Kraft frei jetzt über Livestream. Wo Ärzte zu dir gesagt haben, es ist unmöglich, da setze ich jetzt frei in Jesu Namen die heilende, wunderwirkende Kraft. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und ich setze diese Kraft jetzt frei in dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Sei geheilt, empfang seine heilende Kraft gerade jetzt in Jesu Namen. Amen. Bitte keine langen Gebete mehr. Kraft Gottes freisetzen und dann an den Platz. Halleluja. Danke, Jesus. Weil es geht hier um den Strom der Kraft Gottes jetzt. Es gibt unterschiedliche Salbungen für unterschiedliche Dinge. Aber das ist jetzt die Salbung wirklich für die unheilbar Kranken. Da geht es um den Kraftstrom Gottes. Halleluja. Es geht nicht um die Worte, sondern es geht um den Kraftstrom Gottes. Danke, Jesus. Weil ich möchte euch gerne noch was zeigen. Ich möchte noch ein paar weitere Wunder zeigen und die wollen wir auch noch aktivieren jetzt heute. Und zwar dieser ganze Bereich der kreativen Wunder, wo Dinge sich neu kreieren. Wir haben vorher schon einige kreative Wunder erlebt, als sich Dinge aufgelöst haben. Ja, Auflösungswunder sind auch kreative Wunder, wenn Knoten sich auflösen, hier unter der Achsel, da an der Schilddrüse, wie auch immer. Diese Dinge, das sind kreative Wunder. Ja, Jesus ist der Kreator. Amen. Wie von euch würden dazu stimmen, dass Jesus mit dem Vater die Welt kreiert hat. Er ist der Mitkreator. Amen. Er hat die Welt mitgeschaffen. Das heißt, am Anfang, als Gott die Welt schuf, wie heißt es da in der Bibel? Und Gott, was? Sprach und es wurde. Und was heißt es in Johannes 1? Es heißt, Jesus ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Mit anderen Worten, Jesus ist das Wort. Das heißt, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er die Welt geschaffen mit Hilfe von Jesus. Mit Hilfe seines Wortes. Das heißt, Jesus ist der Kreator. Deswegen konnte er, als er über diese Erde ging, die Krüppel heilen. Deswegen konnte er, als er über diese Erde ging, Dinge neu kreieren. Deswegen konnte er, als er über diese Erde ging, neue Organe in Menschenkörpern erscheinen lassen. Ja, wir haben das auch schon öfters erlebt, dass Menschen neue Organe haben. Einmal hatte ich eine Frau, die hatte ein Herz, wo die Ärzte sagten, du hast, ich glaube, sie war um die 60 oder Ende 50 und die Ärzte haben gesagt, du hast ein Herz wie das einer über 80-jährigen Frau. Und wir haben freigesetzt, dass Gott ihr ein neues Herz gibt. Und dann ist sie wieder zum Arzt gegangen und dann haben sie gecheckt und dann haben sie gesagt, sie haben ja das Herz eines jungen Rehs. Ich weiß nicht, wie das Herz eines jungen Rehs genau ist, aber auf jeden Fall hört sich das für mich nicht nach das Herz einem über 80-Jährigen jedenfalls an. Amen. Also Gott hat ihr ein komplett neues Herz gegeben, mit anderen Worten. Gott kann neue Organe geben. Gott kann Dinge auflösen. Gott kann Dinge umkreieren. Ich habe ein paar Fotos, die können wir jetzt einfach, fangt einfach mal an, das erste Foto reinzugeben, oben am Beamer. Und dann eins nach dem anderen, einfach gehen wir es einfach durch und schauen, was da Gott getan hat. Ja, das war zum Beispiel genau, das war in Nürnberg jetzt vor 2 Wochen. Dieser Mann hatte einen Metallstab in seinem Bein, das er hier hochhält, hat einen Metallstab drin gehabt. Und durch diesen Metallstab waren erstens Schmerzen total in dem Bein und Einschränkungen. Und er konnte auch das Metall tasten, lass das Bild, er konnte das Metall auch tasten, die Schraube, insbesondere unten am Fuß konnte er tasten. Und die Ärzte konnten aber das Metall nicht wieder rausmachen. Das hat ihn stark behindert, aber es war schon so verwachsen mit dem Knochen, dass sie es nicht mehr rausmachen konnten. Und Gott hat ihn in diesem Gottesdienst berührt und er hat bezeugt, er hat keine Schmerzen mehr, keine Bewegungseinschränkungen mehr. Und er kann auch die Schrauben, er kann das Metall, er kann es nicht mehr tasten. Halleluja. Es ist nicht mehr spürbar. Amen. Ungewöhnliche Wunderwerke. Halleluja. Ich glaube, dass wir heute diese Dimension der Wunder erleben. Amen. Wir sind schon mittendrin, wir haben schon begonnen, aber es wird noch stärker werden. Wir werden es gleich freisetzen, wir werden es gleich aktivieren. Diese Frau, das war die Frau, die zum einen, die hat ihre Brille da oben auf dem Kopf, es war auch in Nürnberg vor 2 Wochen, sie hat bezeugt, dass sie mit dieser Brille nichts mehr sehen kann, aber ohne die Brille wieder klar sieht. Gleichzeitig hat Gott sie, und das war extrem stark, sie hat seit 10 Jahren nicht mehr richtig laufen können, hatte seit 10 Jahren ständig permanent Schmerzen. Sie hatte mehrere Baustellen kamen, das kam vom Rücken, von der Hüfte und von den Knien kam dieses ganze Problem. Und sie ist zum ersten Mal seit 10 Jahren ist sie rumgerannt im Raum, war völlig frei, schmerzfrei. Halleluja, Jesus hat sie mächtig berührt. Amen. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Nächstes Bild. Diese Frau, das war in Hamburg vor ein paar Wochen mehr. Diese Frau hat auch mehrere Wunder erlebt. Zum einen hatte sie eine Lungenembolie und einen Herzinfarkt gehabt, kurz vor dem, also glaube 4 Wochen vor dem Gottesdienst da, und hatte deswegen starke Atemprobleme und auch noch Herzprobleme. Und Gott hat sie völlig befreit. Sie ist total rumgehüpft wie ein Gummiball. Sie war so happy, weil sie hat gesagt, ich kann frei atmen. Sie hat immer tief geatmet und geatmet und geatmet, weil sie so begeistert war, dass sie wieder frei atmen kann. Und gleichzeitig hat Gott sie von einem Halswirbelproblem, das sie seit, ich glaube, es waren 40 Jahre, ja doch 40 Jahre hatte, also seitdem sie Jugendliche war eigentlich, hatte sie ein Halswirbelproblem, da war ein Wirbel verschoben, also nicht richtig stehen, und sie hatte 40 Jahre lang, konnte sie ihren Hals nicht drehen, und hier, sie stand da vorne und sie wird so gemacht die ganze Zeit, konnte ihr völlig frei wieder bewegen. Halleluja, danke Jesus, das war auch ein kreatives Wunder. Dieser junge Mann, das war ein paar Monate, das war in Duisburg. Dieser junge Mann hat den Metallstab mit Verschraubungen im unteren Rückenbereich und deswegen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Nach dem Gebet konnte er nichts mehr davon tasten, von dem Metall, konnte sich wieder beugen, was ja überhaupt eigentlich unmöglich war wegen dem Stab, der da das versteift hat, konnte sich wieder normal beugen, hatte keine Schmerzen mehr. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Das war in Österreich. Wo sind die Österreicher heute Morgen? Was ist in Österreich? Ah ja, da, genau. Ja, das war eine Frau, die hatte einen Buckel gehabt auf der rechten Seite ihres Körpers aufgrund einer starken Skoliose. Und Gott hat sie von diesem Buckel befreit. Hier sieht man, dass das Buckel ist nicht mehr zu sehen auf der rechten Seite. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Nächstes Bild. Das war auch in Duisburg. Diese Frau hatte ein neues Fußgewölbe bekommen. Sie hatte beziehungsweise in beiden Füßen, glaube ich, war das. Sie hatte Plattfüße gehabt und sie hatte Gott vor dem Gottesdienst konkret gebeten. Sie war noch nie in einem Gottesdienst bei mir, aber sie hat vor dem Gottesdienst gebeten, hat gesagt: Herr, ich möchte in diesem Gottesdienst neue Fußgewölbe bekommen. Und Gott hat genau das gemacht. Gott hat ihr vor den Zeugen der anderen hat Gott ihr neue Fußgewölbe kreiert an ihren Füßen. Sie konnte dann wieder laufen ohne Schmerzen und konnte auch spüren, dass einfach wieder ein Hohlraum da ist unter den Füßen. Preist den Herrn. Das war ein kreatives Wunder. Amen. Das war hier in Filderstadt, das ist auch ein paar Monate her, da gibt sie ihr Zeugnis. Manuela aus Hamburg hatte ein Metallteil im Oberarm einoperiert bekommen. Ja, und aufgrund dieses Metallstabes, der aufgrund von dem Trümmerbruch, glaube ich, einoperiert worden war, sie konnte das Metall auch fühlen, es waren verschiedene Teile, glaube ich, und vor allen Dingen konnte sie ihren Arm nicht heben, sie hatte Schmerzen, wenn sie den Ellbogen aufgestellt hat, weil dann immer dieser Metallstab praktisch hier gegen die Haut gestoßen hat. Ja. Und es war so richtig heftig, sie konnte das immer tasten im Arm und hier auf der Bühne hat sie bezeugt, dass sie das Metall nicht mehr fühlen kann. Das war ein paar Monate, nachdem sie geheilt worden war, hat sie das bezeugt. Sie kann das Metall nicht mehr fühlen, ist nicht mehr da. Sie hat keinerlei Bewegungseinschränkungen mehr, keinerlei Schmerzen mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Diese Frau hatte Hohlfüße. Das ist das Gegenteil von Plattfüßen. Das heißt, sie hatte so ein hohes Fußgewölbe. Das war so schlimm bei ihr, dass sie permanent Schmerzen hatte und die ist wirklich so gelaufen, ja, weil das einfach so schwierig war für sie zum Laufen. Und hier ist sie rumgesprungen und gehüpft und sie hat bezeugt, sie hat richtig gespürt, wie Gott dieses Gewölbe abgesenkt hat, sodass sie jetzt ein normales Fußgewölbe hat. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Diese Frau. Ich habe einfach ein paar Bilder. Die Sache ist die, wir sind nicht so gut bis jetzt mit Dokumentieren von Wundern und Bildern und Filmen und so weiter. Aber ich zeige immer gern Dinge, die Gott erst vor kurzem getan hat. Ja. Das sind alles Dinge, also das ist so das Älteste ungefähr, das war letzten September. Ja. Aber alle Sachen sind wirklich in den letzten Wochen oder Monaten passiert, einfach damit wir so ein bisschen einen Eindruck haben. Weil Gott will gerade jetzt diese Fähigkeit für kreative Wunder in unserer Mitte. Das ist ein Teil der Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und er möchte diese Fülle freisetzen. Er möchte diese Fähigkeit freisetzen, diese Fähigkeit zu kreieren. Also mach dich bereit. Du sprichst, wie Jesus spricht, und es geschieht. Amen. Diese Frau hatte eine Tumor-OP gehabt im Ohr und aufgrund dieser Tumor-OP war ihr Ohr in Mitleidenschaft gezogen. Ich glaube, Trommelfell war es oder der Gehörknochen, irgendwas war jedenfalls nicht mehr da oder hat nicht mehr funktioniert, deswegen war sie stark schwerhörig und Gott hat ihre Ohren geöffnet. Preist den Herrn, das ist auch ein kreatives Wunder. Und das war auch stark, das war in Hamburg, auch im Dezember und links ist eine Krankenschwester, die war zum ersten Mal im Gottesdienst, rechts die Frau, der ich da gerade diene, ist eine Frau, die eine jüngere Frau, die hatte Skoliose in der Lendenwirbelsäule und ich habe, also so eine Krümmung in der Lendenwirbelsäule und ich habe gefragt, wer ist Krankenschwester und da kam diese Frau nach vorne und hat das gecheckt, hat die Wirbelsäule gecheckt und hat gesagt, ja, da ist diese Krümmung in der Wirbelsäule unten. Dann habe ich ihr gedient, dieser Frau, und dann habe ich zu der Krankenschwester gesagt, sie soll jetzt nochmal die Wirbelsäule checken. Und in dem Moment, wo sie das gemacht hat, fing sie an zu weinen. Die Krankenschwester fing an zu weinen. Sie sagte, sowas habe ich noch nie gesehen, sowas habe ich noch nie erlebt. Die Wirbelsäule ist komplett gerade. Halleluja. Danke, Jesus. Und diese Frau hatte eine Prothese im linken Bein einoperiert, konnte deswegen ihre Beine nicht übereinander schlagen. Und die Prothese war auch spürbar unter der Haut. Und hier sitzt sie auf dem Stuhl, weil sie die Beine immer wieder übereinander schlägt. Hier hat sie gerade nicht übereinander geschlagen, aber im nächsten Moment hat sie übereinander geschlagen, die Beine. Und sie hat bezeugt, sie kann die Prothese nicht mehr spüren und sie kann ihre Beine wieder übereinander schlagen, was mit der Prothese unmöglich war. Halleluja. Ist das nicht der Hammer? Danke, Jesus. Ein anderes Mädchen noch, da haben wir jetzt kein Foto. Wie gesagt, wir haben von vielen Sachen leider keine Fotos. Aber ein Mädchen in Hamburg, 12 Jahre alt, hatte mit 2 Jahren ihr Trommelfell rausgerissen bekommen vom Arzt. Und deswegen seit zehn Jahren zunehmende Ohrprobleme. Immer stärker, war sehr stark schwerhörig auf dem Ohr, ist in der Schule nicht mehr richtig mitgekommen, weil sie schlecht gehört hat, war richtig unter einer Decke von Depression auch deswegen. Und sie ist zum ersten Mal in so einem Gottesdienst gewesen, ich habe ihr gedient und sofort hat sie bezeugt, dass sie wieder völlig normal hört. Am nächsten Tag kam ihr Großvater zu uns in Gottesdienst. Wir hatten am nächsten Tag nochmal einen Gottesdienst am Abend. Und er kam in den Gottesdienst und hat gesagt, meine Tochter hat heute ihren 13. Geburtstag gefeiert. Und sie hat den ganzen Tag nur Jesus gedankt dafür, dass er sie geheilt hat. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Ein Geburtstagsgeschenk vom Herrn. Halleluja. Geburtstagsgeschenk vom Herrn. Wer von euch braucht ein Geburtstagsgeschenk vom Herrn? Du hast vielleicht nicht Geburtstag, aber du brauchst trotzdem ein Geschenk. Amen. Nein, wer von euch, jetzt im Ernst, wer von euch braucht ein kreatives Wunder in seinem Körper? Ja, wo etwas neu kreiert werden muss, wo etwas umkreiert werden muss, wo Metall sich auflösen muss, umkreiert werden muss, wo etwas schrumpfen muss, verschwinden muss, Knoten zum Beispiel. In unserem letzten Wundergottesdienst hier in Filderstadt zum Beispiel, da war die Nadja, ich weiß nicht, ist Nadja heute beim Übersetzen, oder? Ah, stimmt, die ist in Herrnhut gerade. Ja, stimmt, wir haben ja gerade eine ganze Reisegruppe in Herrnhut momentan von uns. Ja, 10 Leute, glaube ich, sind in Herrnhut. Halleluja. Sie war im letzten Wundergottesdienst oben am Übersetzen, auf Russisch übersetzen, und sie hatte einen 4 Zentimeter großen, schmerzhaften Knoten in der Brust. War noch nicht beim Arzt gewesen, aber ich meine, 4 Zentimeter groß, schmerzhaft in der Brust, hört sich nicht gut an. Und sie war oben beim Übersetzen. Und wir haben hier unten die kreative Kraft Gottes freigesetzt. Und als wir gerade den Livestream beendet hatten, der Gottesdienst zu Ende war, kam sie runter aus der Kabine, weil dann war sie fertig mit Übersetzen, kam nach unten und hat gesagt, während ihr da unten gebetet habt, habe ich gespürt, wie sich dieser Knoten in meiner Brust aufgelöst hat. Und jetzt spüre ich überhaupt nichts mehr. Es ist nichts mehr da. Keine Verhärtung mehr, kein Knoten mehr, kein Gewächs mehr, gar nichts mehr. Halleluja. Ist das nicht der Hammer? Amen. Also, sag mal, wir sind im Raum der kreativen Wunder. Gott ist kreativ unterwegs. Amen. Also wenn du ein kreatives Wunder brauchst in deinem Körper, das kann sein, du brauchst eine neue Bandscheibe, das kann sein, du brauchst einen neuen Wirbel, das kann sein, du brauchst eine Umkreierung in deinen Knochen, ein Bruch, der nicht zusammengewachsen ist, muss richtig zusammenwachsen. Es kann übrigens sein, wenn du einen Bruch hattest, der nicht richtig zusammengewachsen ist und jemand setzt ein kreatives Wunder da frei, kann sein, dass du kurzen, starken Schmerz kriegst, weil Gott die Sache... Verstehst du? Ja, habe ich schon erlebt, so Sachen. Einmal habe ich für eine Frau gebetet, die hatte sich gerade das Sprunggelenk extrem kompliziert gebrochen gehabt. Und am Telefon war ich mit ihr, habe für sie gebetet. Und plötzlich, als ich gebetet habe, schreit sie auf und sagt, oh, mir fährt total der Schmerz da rein in das Sprunggelenk. Und danach ist sie zum Arzt gegangen und der Arzt hat das Sprunggelenk angeschaut und hat gesagt, die Knochen sind alle am richtigen Platz. Wir müssen nicht mehr operieren. Halleluja. Amen. Das heißt, Gott hat die Knochen an den richtigen Platz gemacht und deswegen hat sie kurzen Schmerz gehabt. Also wundere dich nicht, wenn sowas auch mal passiert. Manchmal macht es Gott anders. Du musst nicht einen Schmerz haben, damit du geheilt wirst. Also keine Sorge. Aber manchmal macht Gott es so. Weißt du, Gott hat seine Wege. Okay, alle die ein kreatives Wunder brauchen in irgendeinem Bereich ihres Körpers, steht ihr einfach mal auf, da wo ihr seid, am Platz. Okay, jeder, der ein kreatives Wunder braucht. Okay, auch auf der Empore, super. Weiß den Herrn. So, okay, gut. Jetzt machen wir Folgendes. An dem Punkt möchte ich euch alle aktivieren. Und ich möchte einfach, dass wir das kreative Wort zusammensprechen. Ja? Wir als Leib sind die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist auch immer ganz wichtig. Nicht du alleine bist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, sondern wir als Leib sind die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt, wir sind gemeinsam tätig. Und genau das wollen wir jetzt hier demonstrieren und genau so wollen wir jetzt handeln. Und deswegen, wenn du jetzt sitzt, also nicht stehst, weil du eben jetzt kein spezielles kreatives Wunder brauchst, dann möchte ich dich einfach bitten, steh einfach kurz auf und geh auf jemanden zu, der steht und stell dich zu der Person dazu. Mach noch gar nichts, sondern stell dich einfach zu der Person. Okay, wenn jetzt die Leute aufstehen, müssen die jetzt schon gestanden sind, die also ein Wunder brauchen, ihre Hand heben, weil sonst sehen die anderen nicht, welche das sind. Also wenn du jemanden brauchst, der bei dir steht, wenn du ein kreatives Wunder brauchst, streck deine Hand aus, dann sehen die anderen das um dich herum und dann kommen sie auf dich zu und sobald jemand bei dir ist, ja, dann nimmst du die Hand wieder runter. Da oben auf der Empore streckt auch jemand noch seine Hand aus. Geh einfach auf die Person zu. Ja, okay, genau. Und dann darfst du die Hand runternehmen. Hier hinten sind noch 2 Hände. Schaut einfach da, sind noch Leute, sind noch einige Hände. Macht schnell, lauft einfach rum, geht auf die Hände zu. Alle, die jetzt noch niemand haben, für dem sie dienen. Geht einfach auf die Hände zu. Das müsste auf jeden Fall reichen, weil es waren weniger Leute, die gestanden sind, als die, die gesessen sind. Also geht auf die Leute zu. Da hinten sind noch Leute. Geht einfach da auf die Leute ganz schnell zu. Geht auf die Leute zu da hinten. Ja, genau, Marcel, geh auf jemanden zu. Ja, da ist noch jemand. Okay, jetzt sind die Hände, glaube ich. Okay, wer ist jetzt noch, wer braucht noch jemand? Da hinten sehe ich noch eine Hand. Hier sehe ich noch eine Hand. Da hinten, schau mal, Marcel, da, oder David. Ah ja, okay. Wer braucht noch eine Hand? Wer braucht noch jemand? Streck deine Hand aus. Wenn noch jemand braucht. Hat, ich sehe es nicht. Da hinten ist jemand. Okay, also schaut mal da drüben. Schickt mal jemand dahin. Ist jeder versorgt? Okay, gut. Okay, jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Macht nur das, was ich sage, nichts anderes, weil wir wollen es gemeinsam machen als Leib Christi. Wir sind sozusagen die Extension von Jesus. Ja? Wir sind die Erweiterung von Jesus hier auf der Erde. Und wir wollen handeln wie er in dieser Welt. Und deswegen mach jetzt Folgendes. Frag einfach jetzt mal nur die Person. Sag, wo brauchst du ein kreatives Wunder? Und hör die Antwort. Und nichts weiterreden oder so irgendwas, sondern einfach nur fragen, wo brauchst du ein kreatives Wunder? Und dann hör die Antwort. Okay? Wo brauchst du ein kreatives Wunder? Okay. Und ihr, die über Livestream zuschaut, wir nehmen euch mit rein. Ja, fühlt euch mit reingenommen. Einfach in die Freisetzung der Wunderkraft Gottes. Okay. Jetzt solltet ihr wissen, wo die Person ein kreatives Wunder braucht. Dann fragt die Person und sagt, darf ich meine Hand auf die Stelle legen, die es betrifft? Oder wenn es eine Stelle ist, auf die man besser die Hand nicht legt, dann frag sie, ob du die Hand auf den Kopf legen darfst. Noch nichts beten, noch nichts machen, sondern nur fragen, ob du die Hand drauflegen darfst. Okay? Alles klar? So, und jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Hört gut zu, jetzt machen wir Folgendes. Alle, die jetzt einer Person dienen, sprecht mir einfach mal nach. Sprecht mir Folgendes nach. Sag, ich bin die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wie Jesus ist, so bin ich in dieser Welt. Dieselbe Fülle, dieselbe Kraft, die durch das Haupt fließt, fließt durch den Leib, also durch mich. Er spricht und es geschieht. Er spricht. Und es steht da. Er spricht und es löst sich auf. Und so spreche ich und es geschieht. Dinge werden neu kreiert. Wunder geschehen. Dinge, die nicht in der Ordnung Gottes waren, kommen in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt beginnen in Sprachen zu beten. Einfach nur in Sprachen. Und dann werde ich von vorne anfangen, die kreative Kraft freizusetzen. Und dann werde ich dir sagen, wann du den Befehl gibst, gib dann einen Befehl, nicht irgendein Bittel- und Bettelgebet, sondern du sprichst hinein, dass diese Sache neu kreiert wird. Du sprichst hinein, Vater, in dem Namen Jesus, Herr, setze ich die kreative Kraft Gottes frei hier im Raum, Herr, die Kraft, die wirksam war, als du gesagt hast, es werde und es wurde, Herr. Ich setze die Kraft frei, Herr, die alles in Existenz bringt, was nicht da war. Die setzt frei diese Kraft, die Schöpfungsordnung Gottes wie im Himmel so auf Erden freisetzt. Ich setze frei jetzt in dem Namen von Jesus diese Kraft, Herr, die Dinge umkreiert, die Dinge neu kreiert und die Dinge zur Auflösung bringt, Herr, in Jesu Namen. Und so gib mir jetzt diesen Befehl und jetzt kannst du anfangen, den Befehl zu geben, sage in dem Namen Jesus, ich befehle jetzt, diese Bandscheibe in die Ordnung Gottes zu kommen. Neue Bandscheibe, bilde dich. Ich sage jetzt in dem Namen Jesus, neue Nerven, bildet euch in Jesu Namen. Ich sage jetzt in dem Namen Jesus, neue Kniegelenke, bildet euch in dem Namen Jesus. Ich sage in dem Namen Jesus, Beine, kommt auf die gleiche Länge. Ich sage in dem Namen Jesus, Finger, wachst heraus. Ich sage in dem Namen Jesus, Ohren, seid geheilt. Neues Trommelfell bildet sich. Neue Netzhaut bildet sich. In Jesu Namen, neue Makula, neue Hornhaut. In Jesu Namen bildet sich jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Jeder Tumor, jedes Geschwür, jedes Gewächs im Körper löst sich auf in Jesu Namen. Gib den Befehl, sprich rein, gib den Befehl in Jesu Namen, göttliche Ordnung in diesen Ohren, göttliche Ordnung in diesen Augen, göttliche Ordnung in diesem Herzen, göttliche Ordnung in diesen Nieren, göttliche Ordnung in dieser Leber, göttliche Ordnung in dieser Bauchspeicheldrüse, oh, in Jesu Namen, jede Macht von Krebs weicht, in Jesu Namen, Tumore lösen sich auf, in dem Namen Jesu Christi, Hüftgelenke kommen in die Ordnung Gottes, in Jesu Namen, weibliche Organe kommen in die Ordnung Gottes, Zysten lösen sich auf, in Jesu Namen, Eierstöcke kommen in die Ordnung Gottes. Ja, Fruchtbarkeit wird wiederhergestellt im Mutterleib. In Jesu Namen, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, auch über Livestream. Du empfängst diese selbe kreative Kraft jetzt in Jesu Namen. Empfang es in Jesu Namen, gerade jetzt. Halleluja, Halleluja, gib den Befehl. Gib den Befehl, und wenn du den Befehl gegeben hast, dann einfach lass eine halbe Minute, ohne was zu sagen, einfach die Kraft Gottes rein. Einfach die Kraft Gottes rein. Oh, einfach die Kraft Gottes rein. Oh, die kreative Kraft Gottes. Überall im Raum. Überall im Raum. Über Livestream. Überall die Kraft Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So, und dann kommt der Moment, wo du zu der Person sagst, jetzt lass uns zusammen etwas tun, was du vielleicht vorher nicht tun konntest. Lass uns Ausschau halten nach deinem Wunder. Ich weiß, nicht alle Sachen kann man sofort testen. Manche Sachen sind innerlich, muss der Arzt checken, musst du in der Zukunft sehen. Aber wenn du irgendetwas testen kannst, dann test es jetzt. Ja, halte Ausschau mit deinen Augen, halte Ausschau mit deinen Ohren, wo etwas in die Ordnung Gottes reinkommen muss. Bewege etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Hüpfe, wo du vorher nicht hüpfen konntest. Renn, wo du vorher nicht rennen konntest. Ja, wenn es nichts gibt, was du jetzt testen kannst, dann hüpf einfach ein paar Mal hoch und runter und sag, danke Jesus für dein Wirken. Ich danke dir, Herr, dass der Schmerz weg ist. Ich danke dir, Herr, dass der Krebs weg ist. Ich danke dir, Herr, dass es jetzt wieder normal geht. Halleluja. Ja, genau so. Spring einfach rum. Tu etwas, was du nicht tun konntest. Steh auf und setz dich wieder, wenn du dabei Probleme hattest. Und dann steh wieder auf in Jesu Namen. Einfach jetzt ist, wow, da ist kreative Kraft. Halleluja. Danke, Jesus, da passieren Dinge, gerade jetzt, da passieren Dinge. Hüftgelenke kommen in die Ordnung Gottes, in Jesu Namen. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Oh, danke, Jesus, für deine Kraft, auch auf der Empore, auch über Livestream, überall ist die Kraft Gottes am Wirken. Halleluja, danke, Jesus, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Und dann, wenn du merkst, es hat sich was verändert, dann gib Jesus die Ehre, ja? Dann lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke, Herr, für deine Wunderkraft, Herr. Danke, Herr, dass sich Körper gemäß der Schöpfungsordnung Gottes einregulieren. Gerade jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und dann geh einen weiteren Schritt. Wenn du jetzt feststellen konntest, dass etwas passiert ist in deinem Körper, dass sich etwas verändert hat. Wie gesagt, manche Sachen musst du erst checken in den nächsten Tagen oder zum Arzt gehen und so weiter. Manche Dinge brauchen auch eine Zeit, bis sie sich entwickeln. Aber wenn du jetzt schon feststellen kannst, deine Beschwerden sind entweder zumindest 80% gut oder ganz verschwunden, dann einfach wink mal mit der Hand und lass uns mal Jesus Ehre geben. Da überall. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, Halleluja. Überall, auch auf der Empore. Danke, Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Und dann ganz schnell. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Wunder über Wunder. Danke, Jesus. Ganz schnell. Kommt einfach ganz schnell nach vorne und erzählt, was passiert ist. Erzählt einfach, was passiert ist. Kommt einfach ganz schnell nach vorne und erzählt, was passiert ist. Halleluja. Ihr könnt euch hier anstellen, einer nach dem anderen. Einfach erzählen, was passiert ist. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das heißt, indem wir Zeugnis geben, wird die Wunderkraft Gottes schon wieder multipliziert im Raum. Also hör gut zu, auch du über Livestream, und zieh dir es einfach auch gleich weiter mit. Amen. Wie heißt du? Dirk. Dirk, ja. Was ist bei dir passiert? Das linke Bein ist 13 mm zu kurz und ich hatte immer Schmerzen, also hier. Aha, das heißt, und das Bein war vom Knochen her 13 mm zu kurz oder war es nur verschoben? Nee, also zu kurz. Einfach der Knochen zu kurz, ja. 13 mm, das war ja ausgemessen. Ja. Und was ist also jetzt passiert? Und ich hatte deswegen immer Schmerzen, ja, hier. Ja. Und die Schmerzen sind jetzt weg und ich lasse es jetzt checken. Okay, habt ihr noch nicht gecheckt, ob die Beine jetzt gleich lang sind? Doch, es hat so ausgesehen. Okay, und jetzt, achso, und jetzt waren sie gleich lang. Genau, ja, aber ich würde es gerne noch. Ja, okay, Carsten, lass es medizinisch bestätigen. Ja, alles gut. Die Schmerzen sind weg. Ja. Halleluja, genau. Und die Beine waren gleich lang. Danke, Jesus. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe eine leichte Fettleber durch Medikamente und aha, so, und ich habe einen Kaiserschnitt und die machen mir immer wieder Probleme, ja, weil ich aber auch keine Galle. Ja. Und es ist, als ob der Gott die Hand so reingetan hat und so auch gedreht hat. Wow. Und so, und ich habe am Anfang so wie so Fettleber, das ist gehabt. Interessant. Aha. Ja, ja, und. Weil jemand vom Gebetsteam am Freitag, die hat mir geschickt, die hatten Worte der Erkenntnis und die hatten einen Eindruck war, dass heute jemand von Fettleber geheilt wird. Das ist interessant. Amen. Ja, das Amen. War wirklich wie wenn jemand die Hand so rein ja. und wirklich dann und dann auch so ein bisschen dreht und, ja. und dann vibriert und es schafft noch immer und diese wow. Verhärtung, was ich immer spüre, diesen Druck, der lässt wow. gerade immer mehr nach. Wow, wir glauben dir, dass du diese Fettleber geheilt hast, Herr, in Jesu Namen, so wie es schon das prophetische Team am Freitag gehört hat, in Jesu Namen. Danke, Herr, Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also ich hatte eine unebene Hornhaut auf den Augen und man konnte das mit der Brille nicht ausgleichen. Okay. Und ich habe seit gestern eine neue Brille und ich habe die liegen lassen und ich habe jetzt versucht, was Kleines zu lesen und das geht eigentlich sonst auch nicht. Mhm. Und das ging voll gut. Das geht jetzt ohne Brille. Ja, und ich Halleluja. Wollte noch kurz was sagen. Und zwar vorher hast du gebetet für mein Bein und das ja. war für mich echt stark, dass Gott es heute geheilt hat, weil wir fahren am Mittwoch mit dem Auto nach Rumänien, also wir fahren 16 ja. Stunden und ja. ich hätte sonst nicht fahren können. Also was ist da nochmal vorher bei dir geheilt worden? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Vom Ischiasnerv. Ah ja, genau, das war die Sache. Ja, genau. Und mit dem Wegsacken. Ja, genau. Und ich bin gestern Abend bin ich schön die Treppe runtergekommen, habe zum Herrn gesagt, ich muss irgendwas machen, wir wollen im Garten helfen und ich muss Auto fahren. Ja. Und heute Morgen hat er das geheilt. Halleluja! Wow! Er will, dass Rumänien geholfen wird. Genau. Amen! Ja. Danke, Jesus! Halleluja! So stark! Wow! Hammer! Seid ihr aufgebaut? Wow! Was ist bei dir passiert? Ich habe Ende Juni letzten ja. Jahres einen Bruch im Handgelenk gehabt. Ja. Ja. Das war die Speiche, die gebrochen war. Ja. Und dann wurde das operiert. Ja. Und ich konnte ohne Betäubung operiert werden. Wow. Und habe nichts gemerkt. Wow, das ist auch ein Wunder. Und dann auch anschließend ja. da waren keine Medikamente okay. nötig. Und was war jetzt? Und die haben Metall reingetan. Okay. Und dann war es dann gut oder war da noch ein Problem? Nein, aber da war dann diese Hand, ja. also hier vom Gelenk an, etwas länger. Ah, durch das Metallteil. Durch das Metall. Aha. Und das und. War was, hätte ich auch mit leben können. Ja. Ich habe auch keine Beschwerden. Ja. Derjenige, der betete, hat mich gefragt, warum willst du dann Gebet? Und ich habe gesagt, ich möchte einfach wirklich die Gott, von Gott her die Originalität. Die Originalhand. Ja. Und jetzt, was ist jetzt passiert? Jetzt das ist ja interessant. Ist das Handgelenk wow. gleich. Also wow. die Hände das heißt, sind gleich lang. Jetzt. Das heißt, das Metall, konntest du das Metall tasten irgendwie? Nee, und das konnte man nicht tasten. Das so, aber das Handgelenk war durch das Metallteil länger. Als die andere das Hand. Das war einfach ungeschickt, ja. Also die Hand, okay, und es war ungeschickt, weil das länger war. Und jetzt ist ja. es gleich lang. Halleluja! Ja. Wow, ist der Hammer! Schau, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Amen! Amen! Halleluja! Preist den Herrn! Danke, Jesus! Kreatives Wunder! Halleluja! Sie wollte einfach nicht so eine lange Hand haben. Also, Gott sieht deine Wünsche. Halleluja! Preist den Herrn, was ist bei dir passiert? Ich war die Treppe runtergefallen und ja. dann hat mir. Ich war nicht beim Arzt. Und es hat nur 2 Tage wehgetan, aber ein Restschmerz ist seit 4 Wochen war der da. Ja. Und jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preist den Herrn. Was ist bei dir passiert? Wow, Hammer. Solche Hammerwunder. Metall auf. Ja, wir müssen es. Übrigens, wenn du das mit dem Handgelenk, wo ist die Dame im Handgelenk? Genau. Du kannst ja mal den Arzt draufschauen lassen, mal reingucken lassen. Ne? Und dann schickst du uns das Vorher-Nachher-Bild. Das ist immer ganz spannend, wie das mit dem Metallteilen ist. Wir hatten auch schon bei Metallauflösung, gerade bei so einer Platte im Handgelenk, wir hatten schon unterschiedliche Varianten. Entweder die Metallplatte wird auf dem Röntgenbild ist gar nicht mehr sichtbar, oder wir hatten es auch schon so, dass es dann, der Arzt sagte, irgendwie hat sich die Substanz von dem Metall verändert und es ist wie durchsichtig. Also wie auch immer. Ja. Manchmal hatten wir es auch schon, es war immer noch sichtbar, das Metall, aber die Bewegungseinschränkung war komplett weg, die eigentlich durch das Metall verursacht wurde. Und der Arzt hat gesagt, das ist auch ein Wunder, weil eigentlich dürften sie das gar nicht bewegen können, aber irgendwie können sie es bewegen, warum auch immer. Ja. Wie Gott es macht, ist ja egal. Ne? Okay, Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also bei mir ist das so, ich habe mit der linken Schulter Probleme gehabt, weil ich die zu viel belastet habe, aufgrund dessen, weil die rechte Probleme gehabt hat. Mhm. Die rechte ist wieder gut geworden, die linke hat dann angefangen Probleme zu machen. Knochenarthrose, ja. haben es zu mir gesagt. Okay. In deinem Alter. Ja, und ich hätte halt die Hand heute noch so gerade mal erst heben können. Ja. Und jetzt, ohne Schmerzen. Danke, Halleluja! Amen! Ist ja der Hammer! Um das zu machen, hätte ich davor mit Schmerzen so machen müssen. Wow! Und es hätte auch noch wehgetan. Wow! Aber jetzt? Stark! Danke, Jesus! Wie lange hattest du das? Wenn man beide mit einberechnet, gemeinsam sicher schon um die 3-4 Jahre. 3-4 Jahre, wow. Hammer, danke Jesus, kreatives Wunder, Halleluja, herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also ich habe Zahnprobleme gehabt, bin zum Zahnarzt gegangen und der Zahnarzt hat Röntgenaufnahme gemacht und hat gesehen, der Zahn da drin ist vereidet, wo der Knochen ist. Okay. Und es muss operiert werden. Und ich habe immer dieses metallisch Geschmack gehabt, so metallisch. Das kommt, glaube ich, ich bin kein Zahnarzt, aber was ist das, der Eiter oder was ist das, was so schmeckt? Ja, auf jeden Fall, jetzt haben wir gebetet und ich habe gemerkt, ich bin beim Zahnarzt oder wie, ich habe gemerkt, irgendwas passiert da und dieser Geschmack ist nicht mehr da. Halleluja, Amen, das ist Zeichen und jetzt lässt man Zahnarzt checken und wir glauben, dass nichts mehr gefunden wird. Amen, danke Jesus, Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also ich brauchte kreative Wunder bei meinen Kiefer. Die Kiefer. Sind so verschieden, dass ich kann nicht Mund zuhalten. Dass du den Mund nicht zuhalten kannst? Okay. Deswegen halte ich. Okay. So helfe ich quasi. Okay. Und was ist jetzt im passiert? Im Gebet, ich habe gesehen, zwei Diener Gottes vom Himmel kamen. Ja. Und sie haben dann angefangen zu operieren. Wow. Stark. Und jetzt machen wir deinen Mund zu? Jetzt ich geht's. Kann schon besser schon. Du kannst jetzt schon besser zumachen. Also besser, ja. Und du merkst, dass er immer noch operiert. Halleluja. Danke, Jesus, dass es komplett in die Ordnung Gottes kommt, dieser gesamte Kiefer. In Jesu Namen. Halleluja. Tu weiter dein Werk, Heiliger Geist. Amen. Danke, Jesus. Amen. Was ist bei dir passiert? Halleluja. Zu viel. Zu viel? Zu viel passiert? Das gibt's nicht. 3 Jahre. Ah, 3 Jahre, was war 3 Jahre? Krebs. Bluterkrankheit, Enzephalitis, Virusinfektion im Krankenhaus, die man dir nicht erzählt hat, Darmoperation. Und was waren die Symptome von all dem? Ich bin auf die Fresse gefallen wegen der Enzephalitis, konnte nicht mehr laufen. Ich wusste aber nicht, dass das nicht mit einem Alter was zu tun hat, sondern mit dem blöden Virus, den ich eingefangen habe. Okay. Wurde mir aber nicht gesagt. Das heißt, praktisch von diesen ganzen Krankheiten war übrig geblieben dieser Krankenhausvirus, der bewirkt hat, dass du gefallen bist. Das war nur der eine. Okay. Und dann kriege ich jeden Monat für 40.000 bis 80.000 Euro Infusionen. Okay. Die dann jeden Monat erneuert werden müssen, weil alles wieder weg ist. Okay. So. Und was ist jetzt passiert? Ich kann ruhig stehen. Du kannst nicht vorher. Ich konnte nicht stehen. Ich war noch am Schieber noch. Am Rollator. Also ein Jahr ging das jetzt, bis ich so stehen kann. Ja. Treppen kann ich nicht laufen. Muss ich festhalten, wenn du runterfällst, ist Feierabend. Okay, und jetzt, was hat sich jetzt genau verändert jetzt durch das Gebet? Ruhe, Stabilität. Du kannst jetzt wieder stehen? Ja. Und hast schon mal versucht, die Treppen zu laufen? Ich denke, ich kann das. Du kannst es. Ja. Mach's mal, geh mal raus und lauf mal eine Runde. Wir machen so lange weiter, okay? Halleluja, danke Jesus, Amen. Halleluja. Danke Jesus, komm, gib mir Jesus die Ehre. Halleluja, für alle diese Wunder. Danke Herr, danke Herr, danke Herr für dein Wirken, Herr. Oh, danke Herr. Komm, streck mal nochmal deine Hände aus. Und Herr, ich danke dir, dass deine kreative Kraft hier im Raum ist, auch für die Menschen, die nicht hier sein können, weil die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, hat auch die Herrschaft über Raum und über Zeit, Herr. Und Herr, gerade jetzt nehmen wir all die Menschen, du hast vielleicht Menschen auf dem Herzen, du bist vielleicht hier und hast Menschen auf dem Herzen, vielleicht schaust du über Livestream zu und du hast Menschen auf dem Herzen und gerade jetzt nehmen wir alle diese Menschen, die wir auf dem Herzen haben und wir legen sie dir hin, Herr, und wir setzen jetzt deine kreative Kraft frei in ihrem Leben, wir setzen jetzt deine heilende, deine wunderwirkende Kraft frei in dieser aller Leben, Herr, wir setzen Multiplikation der Zeichen und Wunder frei in all diese Menschenleben jetzt hinein, in dem Namen Jesu Christi. Herr. Danke, Vater, dass von hier aus wirklich eine Explosion der Wunderkraft geht, Herr. In Jesu Christi Namen, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass jeder Einzelne von hier geht, auch mit einem neuen Schub der Zuversicht, der Kühnheit, wirklich kreativ zu sprechen, Dinge zu erwarten, diese Wunder zu erwarten, dass Metall sich auflöst, diese Wunder zu erwarten, dass Tumore sich auflösen, dass Knoten verschwinden, diese Wunder zu erwarten, dass Knochen wieder in die Ordnung Gottes kommen, dass Schmerzen weichen. Danke, Herr, dass es sich multipliziert, Herr, dass dein Leib die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, aktiv wird, Herr. Überall in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in den anderen Ländern Europas, drumherum, in Frankreich, Italien, England, wo auch immer du herkommst, wo auch immer du auch zuschaust über Livestream, auch von anderen Kontinenten, in Jesu Namen, wir setzen es frei, dass diese kreative Kraft, diese wunderwirkende Kraft sich ausbreitet, dass sie explodiert in den Nationen, Herr. In Jesu Namen, Herr. Oh, oh, danke, Herr, dass das, was hier passiert, nur die Spitze des Eisbergs ist dessen, was tatsächlich passiert, Herr. Halleluja. Und dass es Auswirkungen hat bis hinein an die Enden der Erde, Herr. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. So ein Hammer Wunder, ich sag mal, Wunderfestival. Das können wir wirklich Wunderfestival nennen. Halleluja, Wunderfestival. Oh, danke, Jesus, wir feiern dich, Herr. Wir feiern dich. Du bist der Wunderwirker. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Wow. Danke, Jesus. Halleluja. Und jetzt möchte ich dich ermutigen, ein Wundersaatkorn in einen Wunderboden hineinzusäen. Ich möchte dich ermutigen, Gott auch für seine kreativen Möglichkeiten, auch im Bereich der Finanzen, zu glauben. Ich habe den Eindruck gehabt, dass eine Person hier ist heute Morgen, bevor du dein Saatkorn nimmst, ich hatte einen Eindruck für eine Person gehabt, und zwar ist es so, du hast etwas gekauft und du musst es abzahlen, und es sah am Anfang auch so aus, wie wenn es funktionieren würde, aber dann ist was gekommen, was passiert, und jetzt ist es so, dass es wie wenn jeden Monat ein Teil fehlt, um das abzuzahlen. Das heißt, du brauchst wie so einen monatlichen Zuschuss eigentlich, damit dieses Abzahlen funktioniert. Wen betrifft es? Du brauchst wie so einen monatlichen Zuschuss bei dir, ja? Du brauchst wie so einen monatlichen Zuschuss, damit das Abzahlen funktioniert. In Jesu Namen, streck deine Hand aus, Vater. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass deine Wunderwege jetzt aktiviert werden über dieser kostbaren Schwester Gottes, Herr. Ja, und wir haben das gesehen. Wir hatten zum Beispiel solche Wunder wie in Hamburg eine Frau, die hat an so einem Wochenende eine übernatürliche Überweisung bekommen von jemand, und das war schon ein Wunder. Aber dann hat sie mindestens ein Dreivierteljahr lang immer von diesem Konto abgehoben, Geld abgehoben, Geld abgehoben, und trotzdem blieb der Kontostand immer der gleiche. Amen. Und das ist sowas, sowas brauchst du, glaube ich, in Jesu Namen. Sag mal, ich empfange es in Jesu Namen. Oh, ich empfange es in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Und jetzt darf jeder von euch ein Saatkorn säen in diesen Wunderboden. Ich glaube, dass wir in diese Zeit hineingehen, weißt du, wo ganz stark, das habe ich die letzten Wochen immer wieder, ganz stark, wo wieder sichtbar wird, wer Gott glaubt und wer Gott nicht glaubt, auch im Finanziellen, auch im Wirtschaftlichen, auch im Berufsleben, sichtbar wird. Malachi 3, Vers 18 sagt es, es wird wieder sichtbar sein, wer zu Gott gehört, wer gerecht ist vor ihm, wer ihm glaubt und wer ihm nicht glaubt. Und ich glaube, wir gehen in diese Zeit hinein, und alles hängt damit zusammen, dass du dich mit dem himmlischen Finanzsystem verbindest anstatt mit dem irdischen Finanzsystem. Beziehungsweise du hast natürlich deine Finanzen im irdischen Finanzsystem irgendwo, sind da natürlich ein Teil davon, das ist klar, aber im Geist ist dein Anschluss an das himmlische Finanzsystem, und daher kommt deine Versorgung. Und wir haben sie heute gehört, welche Möglichkeiten Gott alles hat, und wir sollten ihm vertrauen, wirklich, dass er, also wenn wir sein Reich an erste Stelle setzen, er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch hinzugetan werden. Und wenn wir das tun, dann werden wir erleben, dass wirklich die Wunder Gottes sich auch im Bereich der Finanzen manifestieren in unserem Leben, und er wird uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Wenn die ganze Welt nicht versorgt ist, die Gemeinde wird versorgt sein. In Jesu Namen, du wirst versorgt sein. In allem, alle Zeit, alle Genüge und überreich zu jedem guten Werk. Amen. Halleluja. Jetzt haben wir heute Morgen einen so Hammer Wunderboden hier. Deswegen, ich empfehle dir wirklich, ein Wundersaatkorn in einen Wunderboden zu säen. Du kannst mit deinem Säen auch wie das Wirken Gottes versiegeln. Du hast im Glauben Dinge empfangen. Du hast Wunder empfangen heute. Du hast im Glauben Dinge empfangen, vielleicht auch für andere Menschen. Ja, mit deinem Saatkorn versiegelst du das im Glauben. Nicht, du kaufst dir nichts von Gott, du kannst Gott nichts abkaufen, aber du kannst es mit Glauben versiegeln, indem du sagst, hey, hier ist mein Leben drin. Hier, dafür stehe ich, dafür glaube ich, dafür gebe ich auch. Ja, weil wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Deswegen, lass uns jetzt die Eimer hier vor Ort durchgeben. Du hast die Möglichkeit, den Bar zu geben. Du hast die Möglichkeit, eine Verpflichtungserklärung auszufüllen, die unter deinem Platz ist, wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt. Und lass uns wirklich ein Wundersaatkorn in einen Wunderboden säen. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos eingeblendet, wie du geben kannst. Du kannst entweder per Überweisung geben oder per PayPal oder per Kreditkarte. Tu einfach das, was er dir zeigt. Fühl dich da vollkommen frei. Einfach, er sieht dein Herz dabei. Er sieht deine Hingabe. Er sieht deinen Glauben. Und er wird es entsprechend nehmen und er wird es entsprechend multiplizieren. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Hier zur Ergänzung, wir haben schon so viele Wunderberichte gehört, aber wir haben jetzt gerade einen Moment Zeit, während wir die Sammlung einnehmen, habe ich hier noch einen sehr erfrischenden Wunderbericht aus einem unserer Gloryhäuser, nämlich eine Katze einer Gloryhaus-Teilnehmerin lag im Sterben. Nach dem Gebet ist die Katze vollkommen geheilt. Halleluja. Preist den Herrn, Amen. Gott heilt auch Katzen. Hier ist ein Wunder, die Kollegin einer Gloryhaus-Teilnehmerin hatte massive Probleme mit der Wirbelsäule und musste operiert werden. Nach dem Gebet im Gloryhaus wurde diese Frau geheilt und die Operation wurde gecancelt. Amen. Danke, Jesus. Dafür glauben wir. Hier, wir hatten es vorher vom Gebiss auch. Tochter einer Gloryhaus-Teilnehmerin hatte eine Zyste im Gebiss. Nach dem Gebet im Gloryhaus ist diese Zyste verschwunden. Amen. Halleluja. Es ist nicht stark. Und hier ein starkes Zeugnis, was Gott getan hat im Berufsleben mit den Flüchtlingen, bei der Svetlana. Sie hat mit vielen Menschen zu tun, gerade auch mit Moslems beruflich. Und sie sprach mit einem Moslem über die Liebe Gottes und darüber, wer Jesus wirklich ist. Er hörte aufmerksam zu und sagte schließlich, so etwas kann ich über Allah nicht sagen, also in Bezug auf die Liebe. Dann erlaubte er mir, für ihn zu beten, und ich spürte, wie ihn das innerlich bewegte. Am nächsten Tag kam er zu mir und erzählte, dass sein Zwillingsbruder seit 4 Wochen im Koma lag. Die Ärzte hatten ihr Bestes getan, doch er wurde nicht wach und musste künstlich beatmet werden. Ich sagte ihm, dass Jesus ihn heilen kann, und betete mit ihm für seinen Bruder. Dazu sagte ich, wenn dein Bruder wieder aufwacht, sag ihm, dass der Herr Jesus ihn geheilt hat. Gestern berichtete er voller Freude, dass sein Bruder aufgewacht ist und es ihm gut geht. Die künstliche Versorgung braucht er nicht mehr. Er lobte mit mir Jesus und sagte nicht mehr Danke Allah, sondern ich preise den Herrn Jesus. Amen. Halleluja. Es ist nicht wunderbar. Yeah. Danke Jesus. Danke Jesus, dass deine Wunderkraft sich multipliziert, auch im Alltag, am Arbeitsplatz, in der Familie. Und danke, Herr, auch für diese Saatkörner, die gesät wurden heute Morgen in diesen Wunderboden, Herr. Ein Wundersaatkorn in einen Wunderboden, Herr. In ungewöhnliche, außergewöhnliche Wunderwege und Wundergedanken und Wunderwerke in Jesu Christi Namen. Amen. Halleluja, preis den Herrn. Ja, ganz schnell die Tücher rein in den Korb. Das ist die Sammlung für Uganda. Nein, Halleluja. Nein, das ist Apostelgeschichte 19,11. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, speichert sich auch in Kleidungsstücken und Tüchern, gemäß Apostelgeschichte 19,11. Sie nahmen die Tücher, sie nahmen die Kleidungsstücke und sie legten sie auf die Kranken und die Kranken wurden gesund. Amen. Und das glauben wir für die heute nicht hier sein können. Also lasst mal die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, da rein. Ja, lasst mal so richtig. Oh, die Fülle. Oh, rein in diese Kleidungsstücke und Tücher jetzt. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Frei in diesen Kleidungsstücken und Tüchern. Dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Dieselbe Kraft, die heute Morgen hier Gewächse, Tumore aufgelöst hat, Krankheiten besiegt hat, Schmerzen zum Verschwinden gebracht hat, Augen, Ohren und so weiter geheilt hat. Dieselbe Kraft jetzt in diesen Kleidungsstücken und Tüchern. In Jesu Namen. Die Kranken werden gesund, Dämonen fahren aus und Tote werden auferweckt. In Jesu Namen. Amen. Sag mal Juhu. Halleluja. Glory. Wow. So gut, ihr Lieben. Das Heilungsteam ist im Anschluss an den Gottesdienst noch bereit, hier vorne euch die Hände aufzulegen und euch zu dienen. Außerdem, wenn ihr über Livestream zuschaut, habt ihr die Möglichkeit anzurufen, eine Stunde lang nach Ende des Gottesdienstes, also nach dem Schlusssegen erst, jetzt noch nicht, braucht es jetzt noch nicht zu versuchen, aber wenn der Schlusssegen gesprochen ist, dann habt ihr die Möglichkeit, eine Stunde lang anzurufen. Halleluja. Aber jetzt, bevor wir den Schlusssegen machen, stehen wir alle nochmal zusammen auf. Ich habe noch was ganz Wichtiges. Halleluja. Danke, Jesus, weil wir haben noch nicht das größte Wunder freigesetzt. Das größte Wunder kommt jetzt. Also lauft bitte jetzt nicht herum, geht nicht aufs Klo oder irgendwas, sondern das größte Wunder kommt jetzt. Das wollen wir jetzt freisetzen, zum Schluss. Das ist der Höhepunkt sozusagen. Ja? Und deswegen jetzt niemand bitte umherlaufen, niemand umherschauen. Auch schließt einfach alle eure Augen. Ja? Das größte Wunder, sagt Jesus, das passieren kann im Leben eines Menschen, ist, dass er von der Finsternis zum Licht kommt. Ja, die Bibel sagt, dass wir von Natur aus alle Sünder sind und nicht in die Herrlichkeit Gottes hineinkommen, dass wir getrennt sind von Gott und deswegen, wenn wir sterben würden, nicht in den Himmel kommen würden. Wir brauchen alle Erlösung, wir brauchen alle einen Erlöser. Und dieser Erlöser ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wir kommen durch ihn zum Vater. Und er sagt, Paulus sagt, er hat uns erlöst und hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis herausgeholt und in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Und diesen Übergang vom Machtbereich der Finsternis in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe, das nennt man von Neuem geboren werden. Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nicht erst, wenn ihr sterbt, sondern hier auf der Erde im Geist. Ihr braucht diese Neugeburt. Ihr müsst von der Finsternis zum Licht kommen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist dir noch nicht sicher, ob du auf der Seite des Lichtes bist oder ob du noch auf der Seite der Finsternis bist, vielleicht hast du noch nie bewusst Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser angenommen. Du hast noch nie bewusst Ja zu ihm gesagt. Du hast ihn noch nie bewusst in deinem Herzen aufgenommen. Ja, die Bibel sagt, so viele ihn aufnahmen, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Du musst ihn aufnehmen, du musst Jesus aufnehmen, ganz bewusst. Du hast es nicht von Natur aus. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast vielleicht noch nie Jesus bewusst in deinem Leben aufgenommen und du bist dir deswegen auch nicht sicher, ob du, wenn du heute sterben würdest, ob du bei Jesus wärst, ob du in der Herrlichkeit Gottes wärst, du hast nicht diese Gewissheit deiner Erlösung, deiner Errettung, dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten und ich möchte auch die Hände auflegen und ich werde dieses größte aller Wunder in dir freisetzen, nämlich das Wunder der neuen Geburt. Ja, vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast noch nie dieses Wunder erlebt. Vielleicht hast du mal Jesus in dein Leben aufgenommen, vielleicht vor Jahren oder wann auch immer, aber du bist wieder von ihm weggekommen und du hast jetzt nicht mehr diese Sicherheit. Ja, du hast nicht mehr diese Gewissheit. Du warst vielleicht sogar im Machtbereich der Finsternis unterwegs und heute Morgen ruft Jesus dich zurück und er sagt, komm zurück einfach in mein Reich, komm zurück, sei mein Kind wieder ganz neu, komm wieder zum Vater, komm in das Haus des Vaters zurück. Auch dann möchte ich mit dir und für dich beten. Vielleicht hat dich Sünde getrennt von ihm und die belastet dich und du hast einfach dieses Empfinden, ich dring nicht durch zu Gott, weil da ist eine konkrete Sünde noch in meinem Leben. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Auch dann möchte ich mit dir und für dich beten, gerade jetzt. Und gerade jetzt einfach frage ich in den Raum rein und auch über Livestream, wenn du über Livestream zuschaust, ich nehme dich mit rein, aber in den Raum rein. Wer ist hier, der sagt, ja, Pastor Georg, ich möchte, dass du jetzt für dieses Wunder für mich betest. Ich möchte aus dem Machtbereich der Finsternis wieder ganz in den Machtbereich des Lichtes oder vielleicht zum ersten Mal wirklich in den Machtbereich des Lichtes hinein versetzt werden. Ich möchte dieses Wunder der Erlösung in Jesus empfangen und ich möchte nach Hause gehen mit dieser absoluten Gewissheit, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Wenn dich das betrifft und du sagst, ja, bete da mit mir, bete da für mich und bete da mit mir, dann einfach ganz schnell, wo du bist, streck einfach deine Hand aus, gib mir einfach ein Zeichen, gib Gott ein Zeichen, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand da hinten, Auch auf der Empore kannst du mir ein Zeichen geben, wenn dich das betrifft. Streck einfach deine Hand aus. Wenn jemand sagt, jawohl, das ist für mich, ich möchte das jetzt empfangen. Ich möchte jetzt dieses Wunder empfangen in meinem Leben. Dieses Wunder der Neuwertung, dieses Wunder der Vergebung, dieses Wunder der Neuschaffung. Dann streck einfach deine Hand aus. Ja, Gott sieht deine Hand, Gott sieht überall die Hände. Halleluja, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das. Vielleicht ist es ein Kampf in deinem Innersten. Du sagst, oh, ich will mich lieber nicht outen, aber danke auch für deine Hand. Ja. Vielleicht sagst du, ja, ich will mich nicht outen oder so. Trau dich. Ja. Heute ist dein Tag. Er ruft dich. Ja, die Bibel sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Deswegen, ja, Gott sieht auch deine Hand da hinten. Halleluja, danke Jesus. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt, dass du da mit mir und für mich betest. Dann streck einfach deine Hand noch aus, sodass ich sehen kann. Gott sieht deine Hand und ich sehe deine Hand. Und jetzt wollen wir gleich zusammen beten. Und deswegen einfach möchte ich dich jetzt einfach bitten, geh einfach noch einen zweiten Schritt. Ich frage noch mal kurz an der Empore, ist da jemand, der auch noch mitbeten möchte? Weil dann müsstet ihr jetzt gerade auch diesen zweiten Schritt mitgehen. Komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne und ich möchte einfach hier für dich beten und mit dir beten. Kommt einfach ganz schnell nach vorne, kommt einfach aus den Reihen raus, wenn du deine Hand gehoben hast, komm einfach aus den Reihen raus. Herzlich willkommen, super, herzlich willkommen, Halleluja. Da war noch jemand, kommt einfach nach vorne, ja, traut euch. Kannst ruhig zu mir schauen, muss nicht zu den Leuten schauen. Kommt einfach nach vorne, wenn euch das betrifft, kommt, lasst sie durch, genau. Halleluja, du möchtest auch noch dazukommen. Herzlich willkommen, super, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Halleluja, herzlich willkommen. Schön, herzlich willkommen, Halleluja. Preis den Herrn. Genau, kommt einfach euch weiter nach vorne. Ja, kommt weiter nach vorne, ja, super. Kommt weiter nach vorne, herzlich willkommen, Halleluja, herzlich willkommen, wunderbar. Ihr sprecht Ukrainisch, oder? Okay, ja, habt ihr Übersetzung? Er hat Übersetzung, okay. Aus Kiew, ja genau, Übersetzung, ja okay, Alexander kann übersetzen, ja, wunderbar, super, okay, jeder hat einen Platz, sodass er stehen kann, okay, alles gut, Halleluja, okay, dann beten wir jetzt zusammen ein Gebet, ich habe ja gesagt, ich bete mit euch und für euch, als erstes betet ihr mal einfach ein Gebet nach, mit dem ihr vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennt, dass ihr Jesus in eurem Leben wollt und dass ihr die Vergebung der Sünden wollt und dann werde ich für euch beten, euch die Hand auflegen und es freisetzen in eurem Leben. Okay? Schließ deine Augen und jeder, der im Raum ist, wenn du magst, sprich's einfach mit nach, sprich's einfach mit als Unterstützung für die, die vorne sind und lass uns einfach zusammen sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen. Vater im Himmel, niemand kommt zu dir, außer durch Jesus. Und so empfange ich heute Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Erlöser in meinem Herzen. Ich empfange nicht eine Religion, sondern ich empfange eine persönliche Beziehung zum Vater durch Jesus im Heiligen Geist. Herr Jesus Christus, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir alle meine Sünde. Reinige mich jetzt durch dein Blut. Ich stelle mich auf dein Wort. Wenn ich meine Sünde bekenne, dann bist du treu und gerecht, dass du mir die Sünde vergibst und mich reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Danke dafür, Jesus. Ich empfange deinen Heiligen Geist jetzt. Amen.